Ich habe jetzt einen Dreier eingesteckt, ja. Deswegen ist er zwar nicht gegangen, ja? Scheiße. Also du bist da. Mehr. Gut. Ah, du kannst für jedes, für jeden Stecker die Patronen umstellen. Genau. Du dann einstellen. Ich hab heute keinen Sponsor. Ist aber scheiße. Aber ich habe. Grüß dich Gott, lieber Hansi. Grüß dich, lieber Titus. Grüß dich Gott, liebe Biene. Guten Tag. Ich hab einen Sponsor. Ich hab aber was anderes. Ich hab eine Broschüre aus den 1990er Jahren, Mikrowellen. Eine ganz neue Technologie. Und da gibt es einen Hinweis und da steht dann drinnen, wie das funktioniert. Und das geht folgendermaßen. Mikrowellen werden innerhalb des Gerätes ausgesandt und können nur sehr kurze Distanzen zurücklegen. Wenn sie die Speisen erreichen, wird die empfangene Energie in Wärme umgewandelt. Die Mikrowellen sind wechselseitig positiv und negativ und beeinflussen wie ein Magnet die Wassermoleküle der Speisen. Die sehr rasch vor sich gehende Polaritätsänderung der Mikrowelle verursacht ein vibrierende Moleküle und somit Reibung, welche Wärme erzeugt. Dadurch können Speisen gegart werden. Finde ich super. Trockenmilch auch? Trockenmilch? Ist das nicht etwas, was eher Babys bekommen? Na, Milchpulver geht nicht, weil kein Wasser drin ist. Ja, mit warmem Wasser dann. Also die warme Milch dann, ja. Und? Ja, das war gesunde Fett ist nicht so gut, glaube ich. Ich finde das voll geil. Ich mag Chips nicht. Deswegen isst da gar keine, gell? Nein, das ist mein Abendessen. Magst vielleicht? Ich habe nichts gescheites zum Mittagessen gehabt. Ich hätte da ein steirisches Bockbier. Das ist so hart, 7%. Es schmeckt nicht wie echtes Bier, es schmeckt härter. Ich kann es, glaube ich, nicht das Ganze trinken, weil... Ja, dann trinke ich es. Na gut. Machst du ein Glas haben? Flasche trinken? Nein, ich trinke aus der Flasche nach. Okay, passt. Okay. Dann kann ich mir das wunderbare Dunkle aufmachen. Ich habe extra... ich hab extra einen Flaschenöffner mitgenommen. Der Flaschenöffner. Ein Hölzchen. Wir sollten mal erklären, wie der Flaschenöffner ausschaut. Wie ist er beschaffen? Es ist ein Holzstück. Eiche. Ich würde mal sagen... Ich bin nämlich ein Eichenmann, weißt du? Das bleibt da liegen. Echt, hat das mit dem Sternzeichen zu tun, oder wie? Eiche? Da gibt es so... Steinbock, Eiche? Ich habe das mal gesehen irgendwo. Am grünen See, da sind immer so Bäume und das gehört zu irgendwelchen Sternzeichen dazu. Wo ist der grüne See? In der Steiermark. Ihr habt einen See in der Steiermark? Ich hab jetzt so einen wir haben mehrere Seen und der grüne See ist so modern. Wie modern ist der jetzt gerade aufgeschüttet worden? Der Ashton Kutcher hat anscheinend auf Facebook gepostet, wie cool der grüne See ist. Sind die ganzen Leute hingegangen. Kutschi Putschi. Hat der da irgendein Teamcamp gemacht oder was? Nein, es ist nämlich so, der grüne See ist so klar und durchsichtig. Und wenn das Schmelzwasser vom Berg runterkommt, dann steigt es. Das heißt, man sieht unterhalb die Wiesen. Die bleibt einfach da. Und Bänke und was weiß ich was alles. Und dafür finden das natürlich super cool, wenn sie dort auf der Bank in der Wiese sitzen, aber unter Wasser. Wie kommst du denn jetzt eigentlich auf Eichenholz auf diesem See? Weil es da Bäume gibt. Na, weil dort Bäume beschriftet sind und da steht dann jeweils so ein Sternzeichen dabei oder so irgendwas. Keine Ahnung. Da gibt es im Himmel auch so einen Baumkreis an keltischen. Ich bin wenig esoterisch, ich kenne mich da nichts aus. Aber ich glaube, ich bin Ahorn. Nur, dass ihr es wisst. Ich bin eine Weide. Stimmt, im Waldviertel auf einem in Sprögnitz, da gibt es so einen Aussichtsturm und da gibt es auch auf dem Weg zum Aussichtsturm gibt es da so gebaute Tiere und da gibt es auch so einen Kalender, genau. Also Tiere aus Rost und so zusammengeschweißt. In Springs heißt das. Zwischen Ottenschlag und Zwettl ist das. Da fällt mir ein, angelegter See. Es gibt, ich war in einer Ausstellung. Wohl sein. Wir saufen und fressen. Ich spüle jetzt bitte die Mischung aus Chips und Softcakes, die ich in meinem Mund habe, mit einem Schluck Bier, aber mit dunklem Bier. Saumagen. Aus dem Basic Supermarkt. Das muss ich da wieder zurückbringen. Das ist der Basic Supermarkt. Das ist der grüne Supermarkt bei der U4. Also. Es, zum Thema, es gibt, ich war in einer Ausstellung, die hat Betonkasten, die hat jetzt aufgehört. Beton. Gelöste Führung habe ich mitgemacht und da haben sie gezeigt, einen in einem Vorort von London, Thamestead hat es geheißen, in den 1960er Jahren haben sie das gemacht und die oder der Architekt wollte die Ruhe vom Land kombinieren mit Urbanität und Vorteile der Stadt. Und das hat aber dann nicht so funktioniert, obwohl sie haben einen künstlichen Fluss oder See haben sie angelegt und große Grünflächen. Wie bei Clockwork Orange, da haben sie auch einen künstlichen See, oder? Genau da haben sie nämlich Clockwork Orange gedreht, ja, ja. Und es hat nämlich tatsächlich dann, es hat dann dort Kriminalität gegeben, Destruktion abhängig vom Film, aber 1972 hat es dann tatsächlich was Gröberes gegeben, ich weiß nicht, ob es ein Mord war. Jedenfalls hat dann Stanley Kubrick, wo praktisch dem gerade der Film auch angelaufen ist, hat dann Morddrohungen bekommen, weil er eben da irgendwie, er war im Verdacht eben, dass er da irgendwie aufwiegelt. Also dass er das gemacht hat oder was? Ja, er machte da einen brutalen, für damalige Verhältnisse wahnsinnig brutaler Film. Brutal. Und, also ich kann ihn niemandem empfehlen. Und damals war er praktisch, das ist so grausig. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe das Buch gelesen, das Buch war okay, aber der Film ist echt schier. Du hast ihn nicht gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber noch nicht ganz. Genauso wie diesen Barry Lyndon, oder? Aber damals war er irgendwie so futuristische Städte der Zukunft, war ja damals irgendwie ein Versprechen. Es hat ja keiner gewusst, dass das nicht so richtig funktioniert, außer bei uns die hängenden Gärten von Alterla, die funktionieren super. Was sind die hängenden Gärte von Alterla? Von Alterla. Ich habe Alterla verstanden. Alterla. Aber damals, jedenfalls hat er dann, ja, aber die Clockwork Orange, so oder? Meine, 72 hat er dann, den Film hat er dann aus den Kinos genommen, in England. Ja. Yeah. Und ist erst dann wieder ab 2000 wieder dort erhältlich gewesen. Na! Ja. Mhm. Aber man muss dazu sagen, er ist 99 gestorben, vielleicht haben die Erben dann das dann so initiiert. Mhm. Ja, das ist dann so gewesen. Na. War eine interessante Ausstellung über Beton. Ja, aber Clockwork Orange ist schon grausig. Wo hast du dann aufgehört zum Schauen, Pini? Das ist ganz viele Jahre her. Da kommen sie zu der Familie. In das Haus oder zum Mann und Frau. Also der im Rollstuhl sitzt oder was? So irgendwas. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und da habe ich dann ausgeschaltet. Das war brutal. Also der Film ist... Man macht, geht nicht. Nein, ist wirklich brutal. Aber das Buch habe ich ganz cool gefunden. Weil es halt im Buch, finde ich, viel besser rauskommt, worum es eigentlich geht. Also oder worum ich glaube, dass es geht. Also ich bilde mir halt ein, dass es da um die freie Selbstbestimmung des Menschen geht und dass man halt niemanden zwingen kann, irgendwas zu sein. Aber... Wie auch immer, als Lehrer bin ich der Meinung, dass ich jeden Menschen verändern kann. Indem ich pädagogisch wirke. Das ist jetzt abgestorben. Das Lachen. Nein, es ist alles nicht so einfach. Gell? Ist alles nur Utopie. Alles eine reine Utopie. Wunsch und Traum und Schönheit. Die Wirklichkeit kannst du nicht Traum haben. Traum und Schönheit, das wäre ein guter Albumtitel für einen. Traum und Schönheit, oder? Raum und also. Schönheit. Traum und Schönheit. Heißt das nicht Kunst, ist Traum und Schönheit? Kitsch. Ich habe mir doch die, ob es gehört, jetzt hier im Hintergrund kitschen. Kitsch. Wer hat den Kuchen gemacht? Der Anker. Das habe ich beim Billa gekauft. Das ist Topfen und das ist mit Orange. Ein Winterkuchen. Aber Topfen greife ich zu. Ich glaube, ich koste den Topfen. Er ist ein bisschen bröselig, dafür, dass man jetzt Topfen sagt. Der hat ungefähr so viele Kalorien wie Schokolade. Nein, ein bisschen weniger. Aber es ist nicht ohne. So ist mir halt wurscht. Wobei neulich habe ich gemerkt, dass das Brot ja auch nicht gerade wenig Kalorien hat. Oder? Nein. Ja, ist Brot, gell? Ist halt Brot, ne? Muss jetzt sättigen. Ich habe am Wochenende von einer treuen Hörerin. Ui, von der Emi! Ja. Und sonst alle ein selbstgemachtes Brot. Ah, okay. Und sie hat Brot ohne Mehl gemacht. Was? Wie? Und es waren hauptsächlich Nüsse und Chiasamen und solche Sachen drinnen. Chia? Ja, Chia sagen manche, aber ich glaube, es heißt Chiasamen. Okay, ich wollte nur sicher gehen, ob wir vom selben reden. Mhm. Also das Gesunde mit viel Vitamin C und das was. Das Auto aus Korea. Ich weiß gar nicht, wie gesund es gibt ein Auto, das so heißt. Chia? Ah, ja, stimmt, ja. Ja, weil es ist mit CH, ist das schon nicht mit Chia. Nein, ich weiß. Ich habe mir gedacht, weil im Podcast hört man das nicht. Und? ich weiß nicht, wie gesund diese Samen sind, die saugen total viel Flüssigkeit auf. Und wenn du das schon vorher irgendwie einwachst und so und die Flüssigkeit vorher aufnehmen, dann geht es, glaube ich, eh. Aber wenn du das in deinem Körper hast, dann nehmen die aus deinem Körper so viel Flüssigkeit auf. So wie Kaffee. Mhm, circa. Auf alle Fälle war das Brot super, super gut. Mhm. Hat aber circa Millionen Kalorien gehabt, ja, Nüsse, weil halt alles nur Nüsse und so. Achso, okay. Ja, dann okay. War es ein Fruchtbrot, oder? Ein Fruchtbrot. Man kandierte Früchte auch drin. Kandierte Früchte. Nein, das ist total ekelhaft. So geht's ein Brot mit kandierten Früchten. Ich habe früher nicht einmal Rosinen gemacht. Mhm. Aber mittlerweile schon. Rosinenkern finde ich Topfengulatsch. Und die finde ich total schade. Deswegen diese ganzen Rosinenfeinde, die Bäcker und Konditoren in Wien in die Topfengulatschen keine Rosinen mehr reintun. Und das ist echt grausig. Ist das so? Ja. Sollen wir erklären, was Topfengulatschen sind? Fein. Nein, ich finde es einfach nicht fein, dass das Topfengulatschen heißt. Das sagt der Deutsche. Das heißt Quarktasche. Das heißt Topfentascherl. Und in Wien, wenn ihr Topfentascherl bestellt, verstehen sie es nicht. Ja, weil sie halt Topfengulatschen sagen. Ja, was die Kulatschen, ja, aber es sagt halt jeder Wort. Sagt anders. Naja, Kulatsche ist halt wahrscheinlich ein tschechisches Wort. Seit wann bist du in Wien? Seit 1,5 Jahren. Hm. Und glaubst, wie ich mich erschreckt habe, dass es in Wien keine Zuckerrenkerlern gibt? Keine was? Zuckerrenkerlern. Sollen wir reinlegen? Das ist ein kleiner Reinling, nur wo so viel Zucker drin ist, dass er beim Backen ausrinnt und karamellisiert, dass du praktisch eine Karamellschicht umgehst. Stanitzel. Ist das so wie das, wo dann so Zimt da drinnen ist? Ja, manchmal? Ja, ja. Oh. Das ist... Schon ein bisschen ein Traum. Geil. Okay, da geht es jetzt um Leute, die was wiedererkennen, aber jemand, der das nicht kennt, wie erklärst du das denn? Ich erkenne es nicht. Okay, stell dir vor, es ist ein bisschen wie ein Muffin, okay? Nur der Muffin ist aus Germtag. Germtag kennst du, ne? Mhm. Also Germteig natürlich, halt mit dem Tag und der Nacht nichts zu tun. Und du breitest den Germteig aus, sodass er halt ein Quadrat ist. Mhm. Und dann tust du Butter und Nüsse und Rosinen und Zucker und Zimt ganz viel rein, rollst es dann zusammen, dass du Wurst hast praktisch, und rollst dann die Wurst in als Schneck halt zusammen. Ah und, ja, Schnecken, ja. Ja, genau. Und das, ein bisschen so wie Cinnabon oder wie das heißt. Kennst du das? Zimt. Ja, so ähnlich ist das. Also das und nur ist das dann halt so. Kanelbulla. Keine Ahnung. In Schwedisch. Ja. Und das ist aber die sind ja weich mit irgendeiner Gatschsoße drauf. Und der Zuckerrenkerle ist hart außen. Weil halt eben der Zucker außerrinnt und karamellisiert. Ah, Zucker ist auch drin. Ja, aber sowas von heißt. Das ist ja für Holzhocker. Ein Holz halt in der Ruhe. Das ist was Altes überliefertes. Kennst du aus Kärnten? Also eigentlich kenne ich sogar, ich weiß nicht, in Unterkärnten. Ich merke immer wieder solche Sachen, die von früher kommen, die sind eigentlich gar nicht so süß wie die heutigen Dinge. Ja, die heutigen Dinge sind halt... Nur mehr süß. Ja, nur mehr Zucker. Cola wird auch regelmäßig süßer. Echt? Ja, immer mehr Zucker drin. Also ich trinke Bier. Also ich trinke heute ein Neumarkter Lambsbräu Dunkel. Ja, es ist schon okay, aber es gibt bessere, dunklere Biere. Wir trinken noch ein Leff Brün. Mhm. Ein Leff Blond, nämlich? Entschuldigung. Oder Leffe, wie sagt man da? Leff. Ein belgisches Bier. Was gibt's übrigens Belgien? Was gibt's Neues aus Spa? Wann ist der nächste Grand Prix? Nächstes Jahr fährt ein Belgier mit, nämlich Stoffel Van Dorn. Ja, der ist aus Belgien. Im Ernst, der heißt wirklich Stoffel Roffel Stoffel. Nein, der heißt Stoffel, aber die in meinem Lieblings-Formel-1-Podcast sagen sie immer Stoffel Roffel und haben mittlerweile sogar schon T-Shirts produziert davon. Es gibt nur ein Formel-1-Rennen und das ist nächste Woche am Sonntag. Und der Philippe Massa war so traurig, der hat Massa. Geweint. Ich bin froh, dass ich einen deppern Papa nicht mehr sehe. Ich kann den Typen nicht mehr sehen. Massafucker. Aber er hat mal schon laut an. Wieso hat er geweint? Nicht. Hat er verloren? Ist er gestorben? Also ausgefallen ist er wieder mal. Er ist ausgefallen bei seinem letzten Rennen in Brasilien. Ja. Das ist schon ein bisschen traurig. Nicht gut. Schon. Das ist so wie der VSV, der 0-4 gegen Bozen daheim verliert. Da haben sie mal laut getan. Bozen? Mhm. Aber Bozen ist eine ziemlich kleine Stadt. Aber die haben einen guten Eishockeyverein. Hm. Ja. Aber ich glaube, ungefähr so hat sich der Philippe Massa gefühlt. Gibt es einen Meraner? Ich kenne jemanden aus Bozen. Ich glaube, er hat Eishockey gespielt. Wo? Das ist eine total super Geschichte. Erzähl aber nicht. Ja, wir brauchen nicht mehr super Geschichten. Ich glaube, ich war 14 oder 15 und mit der Familie von meiner besten Freundin auf Urlaub. Hannes Krepatz, falls du zuhörst, ich bin's. Hannes. Ist das die beste Freundin gewesen, oder was? Der Hannes? Nein, das war der aus Bozen. So. Und der... Und sein Papa sind auf einer Luftmatratze daher geschwommen. Ich liebe dich, mein Schatz, auf der Luftmatratze. Und meine beste Freundin und ich sind so, so ein bisschen im Wasser herumgeschwommen. Und dann hat der Vater, der Vater zu mir gesagt, hey Gitschen, bla bla bla. Auf Südtirolerisch. Und ich habe mir so gedacht, wieso redet er so, was ist das für ein Wort? Nein, Gitschen ist aber, glaube ich, ein ganz normales Wort für Mädel. Ja, also, das habe ich damals aber nicht gewusst. Ja, ja. Das hab ich, also ich habe meinen interkulturellen Horizont dort erweitert, in Bibione am Strand. Auf alle Fälle haben also nicht Bozen, sondern Bibione. Mhm. Aber die waren aus Bozen. Aber er war aus Bozen. Bolzano. Und der Vater hat uns irgendwie bekannt gemacht. Ich glaube, der wollte seinen 15-jährigen Sohn an die Frau bringen. Den Hannes. Den Hannes. Und wir waren dann Brieffreunde. Schön war's. Ja, das waren die Zeiten, wo es noch Brieffreunde gegeben hat. Er hat mir Fotos geschickt von sich oben ohne in seiner Badehose, nur mit lauter Mädels rund um sich herum. Und wollte dir ein bisschen eifersüchtig machen. Ja, ich weiß es nicht, genau. Habt ihr gemusst, auf alle Fälle, nein, und jetzt kommt die super tolle Geschichte. Auf alle Fälle habe ich in Graz mal an mit einem Tinder-Typen gefacetimed. Facegetimed. Ja, da habe ich das erste Mal in meinem Leben gefacetimed, facegetimed, was auch immer. Facetime bedeutet, ihr habt eine Skype mit Apple, ein Apple Skype. Bild. Ja, genau. Ah, Apple Skype ist das. Genau, FaceTime ist das Original. Hat er nicht durchgesetzt, oder? Der hat mir gesagt... Naja, Apple-Leute machen das. Naja. Funktioniert auch gut, ich hab's nachher nie wieder gemacht, keine Ahnung. Ich schaue auch nicht gerne. Und was hat der gesagt? Und der, wir haben uns dann nie getroffen oder so, aber der hat den Hannes Grippertz kennt. Ja. Und das war voll lustig, weil ich hab, keine Ahnung, der hat gesagt, er ist aus Bozen. Ich hab gesagt, ja, da kenne ich auch wen. Vor 15 Jahren wieder mal weggeht und sagt den Namen und er sagt, ja, der ist bei mir in die Nebenklasse gegangen, war ein bisschen ein Prolet, aber. Oh, ganz lieb. Ja. Ganz schon Lehrer war. Ja, so war das. Und warst du in Bozen schon mal in der Pizzeria Veruschka? Ich war noch nie in Bozen. Ach. Ich bild mir ein. Es gibt den natürlich, klar, angebe ich. Ja, ich war mal ich war in Meran. Mhm. Schwimmbad, ja, war ja schon. Sag halt da draußen im der Passau, oder wie heißt das? Der Fluss. Ich weiß nicht. Das ist nicht besser. Mein Gott, na, wir kennen uns viel zu wenig aus. Wir sollten einmal runterfahren. Trip. Hast du einen Motorradführerschein? Fahren wir durch Apfel. Du hast auch einen Motorradschein. Nein, also. Ich will nur mitfahren. Na, dann, aber ich fahre nicht mit dem Motorrad. Dann fahre ich mit... Achso, du auch nicht. Ich fahre mal mit dem Auto. Mhm. Also mit dem Auto würde ich schon fahren. Wobei, am liebsten fahre ich mit dem Zug, da kann man trinken. Man muss ja nicht tagsüber trinken, dann ist mir eh jeden Tag betrunken. Na, aber ich finde das so angenehm, im Zug zu trinken, weil ich muss eh nichts tun. Ich kann trinken und schlafen. Fahrt man im Winter oder im Sommer nach Bozen? Nein, schon im Sommer. Schon Südtirol Sommer, ist ein Sommerland, ja. Stimmt, obwohl das war damals. Das die Deutschen sagen immer Südtirol. Tirol? Südtirol. Ja, die Amerikaner sagen sogar der Download für Talfahrt. Was? Download? Ja. Downhill, oder? Download. Was? Ja. Talfahrt? Ja. Das Download. Ja. Didn't know that? Schon wieder was gelernt. Ich hab gestern nämlich einen Film gesehen, der hat geheißen. Geheißen. Attack of the Lederhosen-Zombies. Ich hab das heute auf Twitter gelesen. Ich hab das heute auf Twitter gelesen. Ich hab mir aber nicht bis zum Ende anschauen können, der war so brutal. Ich hab mir nicht anschauen können, aber. Und es ist ja sehr, sehr viel Englisch geredet worden bei dem Film. Mir wurde ja was von irgendeiner Serie zugetragen. Hm? Ash vs. Evil, bla bla bla. Kennt ihr das nicht? Nee. Also am Freitag war ich bei einer Party und da ist nur davon geredet worden. Das muss aber langweilige Party sein, wenn nur über Serien geredet wird. Das nein, noch haben wir getanzt bis 6 in der Früh. Haben wir getanzt. Wieso bin ich eigentlich nie wieder auf Partys, wo getanzt wird? Nein, ich sag euch was. Nicht, dass ich tanzen würde. Wir machen hier eine Podcast. Weihnachtsfeier, oder? Machen wir wieder. Wir müssen mindestens noch einmal vor Weihnachten aufnehmen. Weil sonst nein, kann man wir machen eine Podcast-Weihnachtsfeier, meiner Meinung nach. Ja. Mit der Meet and Greet wieder. Ihr bringt wieder... Eine Flasche mit oder was? Ich wieder Fotos von uns oder was? Eure Autogrammkarten mit. Gehen wir wieder ins Museumsquartier, was letztes Jahr so super funktioniert nein, hat. Nein, wir machen es bei mir daheim. Wir machen eine Party, oder? Da haben wir drüben gleich die Asylanten, die holen wir sich rüber. Die wen? Ja, wie sagt man das? Schutzsuchende. Am besten sagt man Schutzsuchende. Ja, stimmt. Ja, genau, die meinte ich. Ja. Wenn wir mit unserer Kultur konfrontieren. What the fuck? Ja, genau. Saufen wir uns an und dann recken wir. Nein, uns. Sie kriegen ein Autogramm von uns und, also, und ein paar Adressen. Schau, du kriegst die Mariahöferstraße 23. Na, Download-Adressen. Du kriegst den, den Kärntnering 12. Ah, nur die Adressen. Adressen, also Abfahrtsadressen. Das sind diese Sprachbarrieren immer. Schon unter uns Sprachbarrieren. Kennt ihr bitte auch so. Apropos Sprachbarrieren. Nein, auf keinen Fall, die sind zu grausig. Wenn, wenn Frauen, die gerade das pubertäre Alter erreichen, mal auf bitte mit denen. Ja. Blo lesen und dann Blasen glauben, dass das Blasen bedeutet, da gibt es ja Harnhörnrisse, oder? Also wenn man, ich bin jetzt ausgestiegen. Ich bin im Esskoma. Was ist passiert? Ich bin ausgestiegen. Naja, Fellatio, Blo, ja, ja. Blowjob. Ja, ja, Fellatio. Blo bedeutet ja Blasen und nicht Sack. Warum heißt das eigentlich Sack? Und wenn die das falsch übersetzen, dann können ja die ärgsten Unfälle passieren. Ja, weil wir sagen ja Blasen auf. Sag's mal, ja, eben, ja, aber die sagen, ja, stimmt. Ja, ja, aber wieso? Es ist das gleiche in Deutsch und Englisch. Naja. Wie heißt es auf Italienisch? Keine Ahnung. Auf Französisch heißt es. Cazzo Zucker oder irgendwie so. Cazzo Zucker. Ja, wie heißt es auf Französisch? Ich weiß, was auf Katalan heißt, Blasmann. Und was es auf Finnisch heißt. Nämlich? Fesma una mamada. Fesma una mamada. Ja, und auf Finnisch heißt es Imemuna. Auf Französisch heißt es Fais-moi un pipe. Also mach mir eine Pfeife. Das ist aber eh voll nett. Total, gell? Zum Glück gibt es ja schon Filme. Ich meine, es ist natürlich klar. Für die Heranwachsenden. Ja, nee. Dass die das richtig lernen, dass da keine Unfälle passieren. Ist dir mal ein Unfall passiert? Nein, aber es könnte ja einfach sein. Einfach nur so, weil sie Leute ja und nicht... Wegen der Namensgebung. Ja. Ich war letztens im Jörgerbad, das erste Mal nach ewigen Zeiten. Mhm. Das war ganz okay, ein bisschen verwirrend, weil wie das bei den alten Bädern ist, du musst dann plötzlich einen Stock höher gehen, da ist dann die Brause und einen Stock höher Gedankensprünge ist da unten. Der Umkleideraum? oder vielleicht gibt es sogar keinen Gedankensprung. Du wirst diesen Gedankensprung noch zu verstehen lernen. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Genau das. Oh Gott, ich will die wilde Geschichte hören. Bin ich nach 30 Minuten fertig mit Schwimmen, gehe in die Brause, kommt dann nackt auf mich zu und sagt, halt mir die Hand hin und sagt, kann ich ein bisschen Shampoo haben? Fuck. Dann werden wir ein bisschen Weizen-Color-Shampoo in die Hand gespritzt. Das war eine viel zu große Pause. Und spritzen solltest du in dem Zusammenhang gar nicht sagen. Oh Gott, wie will ich gerade, aber wie tut alles weh. Aber er hat sich sehr gefreut. Das ist nur der Hirn, Hansi. Das ist alles in Ordnung. Aber wo passiert denn schon sowas, dass ihm ein Nackter zuheftet? Nur im Jörgerbad. Nur im Jörgerbad. Ja. Im Hütteldorfer Bad, das ist ja viel zu Etepetete. Das ist ja also sehr, sehr weitläufig dort. Ja. Und hat am ehesten was von einem hat er die besten Öffnungszeiten. Von einer Therme. Und ich war bis jetzt nur im Hütteldorfer Bad. Genau. Ich war in keiner anderen in Wien. Ja, alle anderen sind schlechter. Ich war gestern im Otterkringer, aber da hätte ich 3 Euro aufzahlen müssen wegen Warmbadetag. Sein Scheiße. Ja, genau. Ich war ja, das habe ich nicht verstanden. Was ist da überhaupt, was ist mit Warmbadetag? Ich kann es nicht beantworten, ich bin nämlich nicht reingegangen. Auf 27 Grad. 27 Grad. Wow, da kann ich ja nicht mehr schwimmen. Nein, das ist, damit die Kinder eine Lüdeln. Damit die Haut aufgeht. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist der Warmbadetag. Nein, vielleicht gibt es Menschen, die einfach nicht bei kaltem Wasser reingehen können. Mhm. Ja, stimmt, ja, es gibt ja so Phobien. Vielleicht ist es für Leute, die daheim gebaut haben und die nur ein bisschen den Dreck aber waschen. Habe ich gelernt, dafür hat es früher Tropfhaltbäder gegeben, ganz viele in Wien. Damit die Leute duschen können. Genau. Genau, ja. Da gibt es ja noch immer diese Brausebäder. Hast du das nicht Brausebad? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal, ich werde mal fragen. Tu dir mal eine Kultur, kann ich da irgendwo duschen? Da haben wir keine Dusche. Duschen. Nein, aber generell, wenn man in der Großstadt ist, in Wien und... Ja. Da ist es ja so aufs Fremde, dass man ab und zu auf die Toilette muss. Dann geht man am besten entweder ins Kino oder aufs öffentliche Bad, weil da gibt es immer Toilette vor der Kasse. Oder bevor man kontrolliert wird. Du bist so klug. Also nicht zu McDonalds gehen, sondern... Wieso nicht zu McDonalds? Ja, weil du musst im dümmsten Fall einen Code eingeben oder dir vorher einen Code an der Kasse holen. Echt? Oder du erst einmal 50 Cent reinschmeißen, dann dir einen Voucher ziehen, mit dem du dann an der Kasse, wenn du dir einen Burger kaufst, diese 50 Cent zurückerstattet bekommst. So war es in Amsterdam, ja. Burger King. Na, dann essen oder dann Onion. McDonald's, ich weiß es nicht. Kennst du diese Band, die auch Onion hast? Die Terrence Oliver Flying, Onions ist ein Mensch. Oliver Onions, Flying Onions. Das ist ein Mensch, der heißt Oliver Onions. Mhm. Also wahrscheinlich das haben wir ja am Anfang Guido Tartarotti oder sowas. Ach. Bis aufs Letzte strapaziert, oder? Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über Sinatra und Spencer. Über wen? Sinatra und Spencer heißt die Dokumentation über Bud Spencer. Und die kommt letztes Jahr in die Kinos und ich habe da ein Probescreening bekommen, also anschauen dürfen. Er hat Connections, der Herr. Wahnsinn. Er hat zur rechten Zeit eine E-Mail schreiben und das genügt schon. Und das muss man mal wissen. Und das war dann ganz okay. Aber ganz okay. Ein bisschen verblödet das Ganze. Es war irgendwie, also zuerst einmal hast du ganz viele Filmausschnitte gehabt und so. Und dann hast du irgendwie so eine Rahmenhandlung gehabt, wo zwei Fans, die offensichtlich Probleme im Leben gehabt haben, in Bud Spencer besuchen wollen. Okay. Und das auf eine sehr dilettantische Art und Weise. Oh je. Und sie sagen aber irgendwie so, ja, das ist irgendwie ein Teil von ihrer Philosophie geworden und das hat ihr natürlich einer schweren Zeit in ihrem Leben geholfen. Und es ist so durchgeskriptet, dass du sagst, es ist Fremdschämen. Eigentlich ist es Fremdschämen. Das kann gar nichts. Also ich würde das ja nicht machen wollen. Oder mir anschauen. Ich finde ja, Demo sage ich schon, Dokus sollen Dokus bleiben. Oder? Ja. Und so schön sein, wie einfach Dokus sind. Hast du Kosmos gesehen, eine Doku, die in aller Munde ist? Ja, großartig. Die neue jetzt mit Neil deGrasse Tyson. Ja, bin ein großer Fan von drei Episoden gesehen. Darf ich jetzt ganz kurz an dieser Stelle den Podcast Star Talk pluggen, der großartig ist, wo der Neil deGrasse Tyson immer wieder über großartige Dinge redet. Star Talk. Wirklich cool, echt cool. Ich habe die Doku nicht gesehen. Da ist ein Bill Nye the Science Guy. Aber ich habe Planet Earth 2 gesehen und es ist super cool. Planet Earth 2 auf. Eine Doku. Natur-Doku. Läuft gerade auf BBC. Ah. So schön, aber auch ein bisschen krank. Wieso 2? Weil Planet Earth 1 anscheinend vor über 10 Jahren auf BBC gelaufen ist. Ah, okay. Die Fortsetzung. Und der Sir David Attenborough. Attenborough. Ja, so irgendwie mit A. Aber War das der mit irgendwelchen Heißluftballonen auf irgendwelchen Dächern? Ja, da fliegt er auch. Nein, das waren die Beatles. Aber er fliegt auch mit dem Heißluftballon in der ersten Folge. Ins Fantasieland. Oder wohin? Ins Fantasieland. Imagination. Ja, du hast es auf Englisch gesehen. Ja, sicher. Imagination. Da kommst du jetzt nicht mit, Kabine. Los, Kurt Russell, durch die Stargate. Aber ich bin doch nur Schauspieler. Egal, sie haben in diesem Film gespielt. Sie müssen mehr wissen als wir. South Park. Okay, ja, Entschuldigung. Komm ich nicht mit. Macht nichts. Klopf, klopf. Auf alle Fälle passiert was. Mhm. Ganz was Orges. Weil da wären so, es sind keine Komodo-Warane, es sind so irgendwelche Echsen, die auf den Galapagos-Inseln leben und die geboren werden dort. Mhm. Sie leben vegetarisch und tauchen nach ihrem Futter. Das heißt, sie essen dort das Riff einfach ein bisschen auf. Also ja, na gut, das gehört dazu. Gell? Ja, gehört eh dazu. Und die, da ist so ein großes, also man sieht so ein großes Steinfeld, mehr oder weniger, also so ein Showdown-Ocker, ja. Und dort werden die geboren. Das heißt, die krallen dort halt aus dem Showdown raus und versuchen dann auf die Felsen hinaufzukommen. Yeah. Was nicht so gut funktioniert, weil am Anfang glaubt man, ja, es ist voll nett. Und Schildkröten? Nein, so Echsen sind so, weiß nicht, bei der Geburt wahrscheinlich 30, 40 Zentimeter groß, also eh schon ordentliche Dinger. Ja. Und ich schaue gerade, wie viel sind 30 Zentimeter? Aha. Vielleicht sind sie größer, vielleicht sind sie da 50 Zentimeter oder so. Ist das? Ich habe das alles schon im Fernsehen gesehen. Was mit oder ohne Schwanz, 50 Zentimeter? Ich glaube, fast ohne. In Gottes Namen. Nein, das sind, vielleicht sind sie kleiner. Vielleicht ist es alles gelungen. Auf meinem MacBook hat alles riesig ausgeschaut. Vom Nacken bis zum Aber es war voll gruselig, weil die versuchen, dort die Felsen raufzurennen. Und das heißt, da ist Schoder und dann rundherum sind Felsen. Und in dem Moment, wo sie zu nah zu den Felsen kommen, klettern unter den Felsen oder klettern, krallen unter oder schlängeln sich unter den Felsen Schlangen raus und bringen diese Dinger um. Und da sind ganz viele Schlangen, die auf die Viecher losgehen. Ja, halt ein Buffet, gell? Das ist so heiß, das ist so grausig. Mhm. Weil stell dir vor, du kommst da als Baby auf die Welt und willst nur irgendwo hingehen, ja, wo es schöner ist. Ja. Und die Echsen sehen die Schlangen sehen die Echsen aber nicht, wenn sie sich nicht bewegen. Mhm. Das wissen sie aber nicht. Das wissen die Babys halt nicht. Deswegen so bewegen gut. Sie sich und werden von den Schlangen gesehen. Mhm, und werden was machen die Echsen? Die Echsen Muttis und Papis? Ja, die sind schon woanders und legen woanders ihre Eier. Die scheißen auf ihr. Die tun ja nur Eier legen und dann. Das ist eben die Skalierung, ne? Aber die Natur kennt eben keine Gnade, ne? Ja, und es ist so arg. Und dann hat's was, dann war was über Pinguine, die auf irgendeiner Vulkaninsel leben. Und das ist irgendwie relativ arg, weil die müssen die Klippen runterspringen, um zu fischen halt. Und die Klippen wieder raufspringen. Das heißt, mit den beitschenden Wellen hupfen die mit auf. Okay. Und dann landen und dann sie auf ihren Vorderkörper. Ja, und die armen Pinguine haben keine Hände, damit sie aufkrallen können. Und jetzt krallst du die Felsen nur mit den Watscheldingern auch halt so auf. Das heißt nicht. Ja, aber das ist so total traurig. Würdest du ihnen gerne helfen? Und dann kommen sie ganz blutig daher. Würdest du ihnen gerne helfen? Oder gar nicht zurück und verhungern die Babys. In Gottes Namen, würdest du ihnen gerne helfen? Tragisch, ich hab gerät ein paar Mal. Schaust du doch für einen Horror an? Ja. Kosmos ist viel positiver. Ist viel positiver. Hast du geschaut? Ich habe die ersten drei Episoden gesehen und was mich ein bisschen nervt, ist die Musik im Hintergrund. Das ist ja wie bei einem Heldenepos, die Musik. Streicher, ja, Chöre, es ist furchtbar. Amerikaner, und das Thema aus dem ursprünglichen Kosmos, was irgendwie angelehnt ist, das ist gar nicht mehr so drinnen. Es gibt also, es gibt also eine wunderschöne Ode von den ursprünglichen Kosmos und das klingt so, so sehr, sehr wunderschön. Wo kann ich das anschauen? Das ist nicht dabei. Netflix. Auf YouTube. Ah, Netflix, ja, passt. Ich glaube, das ist jetzt. Also, das ursprüngliche kannst du auf YouTube anschauen und das neue kannst du anschauen auf. Das ursprüngliche ist mit Carl Sagan. Carl Sagan, genau. Der ja ist schon sehr cool ist. Aber. Und das neue kennt man nicht. Neil deGrasse Tyson, das hat der South Park, sage ich schon, der Family Guy-Kerl produziert. Übrigens, der South Park Cartman hat bei dieser Dokumentation von über Bud Spencer den. Ja, die Sprechrolle gemacht. Der Cartman, aber auf erwachsen halt. Der Cartman ist ja eigentlich erwachsen, also die Stimme von Cartman ist erwachsen. Also der Deutsche oder was? Ja. Ja, ist ungefähr ein großer Bud Spencer-Fan. Sind wir das nicht alle? Ja, aber so, dass du dann irgendwie sagst, okay, da gibt es Leute aus Wien, die möchten einen Film machen und die haben nicht viel Geld. Die sind teilweise crowdgefundet worden, deswegen habe ich es irgendwie am Schirm gehabt. Und bist du alter Crowdfunding? Ich habe da nicht mitgefundet. Wo habe ich mitgefundet? Fist of Jesus habe ich mitgefundet. Fist of Jesus. Ist das ein Porno oder was? Kennst du nicht den Film? Fist of Jesus. Die Spanier, die. So klar, 15-minütiger Splatter-Movie auf YouTube findest du ihn. Über die Jesus-Geschichte, heute ein bisschen anders. Ach so. So wie die Bibel nach Biff. Bibel nackt? Die Bibel nach Biff. Die Bibel nackt. Der Titus ist halt so einschlägig. Ist auch Wahnsinn, ja. Fist of Jesus, Blowjobs, Bibelnackt, yay. Okay, ja. Aber es ist okay. Ich wollte beim letzten Podcast schon erzählen, ich habe mir eine andere Dokumentation angeschaut von Johannes Grenzfurtner. Kennen Sie den? Von Monochrom? Von wem? Monochrom kenne ich. Monochrom. Interessante Sachen. Monochrom kenne ich. Der hat jetzt zu seinen 40ern, dürfte 75 gegangen sein, letztes Jahr, Amerika-Reise gemacht. Und der Typ ist ja sowas wie der Universalgelehrte der Inselbegabten. Genau. Also der hat extrem. Kennst du Monochrom-Biene? Vielleicht sollte man Monochrom kurz erklären für die Künstlerkollektiv. Ja, die haben so ein Heftel rausgebracht immer. Ja? Ja, oder? Ich kenne das Heftel. Nö, ich höre immer wieder was vom Radio. Ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren oder so habe ich das erste Mal schon was über Makrelengeiger gehört. Ja. Makrelengeiger, und da war der Grenzfurtner auch dabei. Ach so. Und jetzt habe ich jemanden kennengelernt übers Wandern, in unserer Wandergruppe auf Facebook. In der Wandergruppe. Und der dürft mit ihm. Dann so wie spazieren gehen, nicht wie die Band. Na genau, ja. Spazieren. Die Wandergruppe. Wir machen die Wien-Wanderwege. Ah, okay, cool, das ist cool. Weil wir wollen alle ein bisschen. Wir haben es nämlich nicht geschafft, ja. Und da habe ich den Martin kennengelernt. Und der Martin ist eben ein Bekannter von dem. Die sind gemeinsam in Stockerau aufgewachsen. So. Genau, und der ist dann auch als Kind in dem Film vorgekommen. Der Martin hat einen einen Russen gespielt. Und der Grenzfurtner irgendeinen Superhelden. Ja. Und der hat praktisch in Amerika ganz viel von diesen ganzen Leuten besucht, die Nerds sind. Nerds und irgendwie in dem da richtig into sind, also dem Typen, der irgendwelche die Terminator-Maske gemacht hat. Cool. Oder wo eben auch Carl Sagan diesen Strand, wo Carl Sagan gestanden ist und dieses Opening gemacht hat von der Serie. Oder wo Knight Rider, dieses Intro von Knight Rider in der Wüste, wo sie es gedreht haben und lauter solche Sachen. Und Hannes Grenzfortner, boah, ich merke schon Bier. Bier ist was Großartiges. Das ist, macht ehrlich, aber es ist schlecht für die Zunge. Und Hannes Grenzfortner ist einer der hässlichsten Menschen, die ich kenne. Jetzt hör auf, redet sich schier. Aber echt? Schönheit ist ein Stern, der von innen strahlt. Du bist selber jetzt ein anderer, du bist der Scheiße. Every brother is a star. Nein, ich meine, selber nicht besser gehört, aber das ist so auf meinem Podcast, irgendwelche Leute dissen. Das tut er, glaube ich, jedes Mal. Wen hat er das letzte Mal auf der Uhr gehabt? Jetzt sag einmal. Franzosenfremde. Das war in Episode 4. Ich habe neulich nachgeschaut. Ich habe die Fotos verkleinert. Urlang her. Wir sind schon ein Jahr auf Sendung. Ein Jahr. Na, haben wir wissen, Jubiläum, etwa der Jubiläum. Da muss ich gleich mal das Mikrofon husten. Ja, aber wow, da müssten wir ja feiern, oder? Ja, wir machen mal eine Weihnachtsfeier. Na, echt? Ja, das ist eine gute Idee. Die neueste Idee überhaupt. Das ist übersteuert irgendjemand. Ja, du bist es. Und dann tun wir unsere. Ich tue so lange weiter, bis du wieder Luft hast. Unsere. Autogrammkartenbilder mitnehmen. Genau. Der Titus und ich waren ja im Theater, da haben wir das eh schon beschlossen. Theater. Was habt ihr euch angeschaut? Wir waren im Josef-Städter Theater. Ja, stimmt, habe ich nicht kennen. Die kleinen Füchse. Die kleinen Füchse, ein Film über... Ein Film? Ja, haben sie im Josef-Städter Theater einen Film gesagt. Haben sie nicht geschert, selber spielen. Der Applaus war endenwollend, um Karl Löbel zu zitieren. War er schlecht? Ja, es war okay, solide Leistung, aber es war jetzt irgendwie das Thema, was uns alle... Nein, ich finde, so es waren alle auf der Bühne, also die Charaktere, die sie gespielt haben, so unsympathisch. Das waren alle. Es waren nur Unsympathler und Trotteln auf der Bühne. Ja, bis auf den Typen mit dem Rollstuhl vielleicht so ein bisschen. Der war einigermaßen normal, aber man hat gewusst, dass er, wenn er einen Rollstuhl nicht gehabt hätte, dann wäre er auch ein bisschen schräg. Na eben. Böse. Und da haben sie legt mir immer wieder Essen vors Gesicht. Ist es schon, haben sie. Da muss ich noch was erzählen. Er hat jetzt einen Knoten in seine Finger gemacht, damit er es merkt, wenn er nachher findet, den Knoten, denkt er sich, woher kommt der? Und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun gehabt. Später. Ich weiß nicht, was das ist. Nein, später. Dass alle unsympathisch waren. Nicht kennt, ist er nicht. Naja, ich glaube schon, dass es ein bisschen damit zu tun gehabt hat. Also es war schon ein bisschen erdrückend, das Stück. Aber dafür haben sie im Ausgleich dazu am nächsten Tag die Verdammten gespielt, oder wie heißt es? Genau, die, ja. Die Verdammten, ne? Mhm. Okay. Über die... Schau ich mir jetzt dann an. Echt? Oh. Ja, ich glaube. Am Freitag. Ist das der, also man kennt ja den Visconti-Film mit Helmut Berger, glaube ich, hat mitgespielt und Clarence Hill vielleicht auch. Helmut Kartoffelpotze Berger, oder was? Schon wieder. Ja, mein Gott, Leute, die lange leben, die kommen auch vor. Da gibt es übrigens, ja, da habe ich ein super Sample von Helmut Berger zu Gast in den 1985er, 40-jähriger zu Helmut Gast Berger. Zu Gast in den 80ern. Zu Gast in einer Serie aus den 1980ern, das werde ich dann da einfügen. Ja, das ist gut. Und da wird er kurz interviewt. An Titus sein Knoten funktioniert. Ja, stimmt, der Knoten. Ich bin total begeistert. Na, kannst du noch ein bisschen lassen? Ich möchte jetzt wahrscheinlich noch länger aber funktioniert. Aber dann passt thematisch immer so dazu. Ah, okay, dann. Weißt du, das mit den Kapitelmarken funktioniert bei uns sowieso nicht. Das sehe ich nur euch. Na stimmt, ich habe auch schon aufgegeben, weil ich es vergessen habe, wie es geht. Ich mache einfach immer irgendwie. Ich habe es vergessen, wie es geht. Also, ich fand es, aber ich mache immer irgendwie. Ich habe eine Cousine gehabt. Ich mache das immer so, ich höre mal ein bisschen an. Und dann überlege ich mir, was kennt man, was sind die großen Themen in diese 5 Minuten und dann gebe ich dem einfach irgendwas. Also. Ja, wir springen ja wahnsinnig, ne? Ja, zu zweit haben wir weniger springen. Ja, ich weiß schon, dass ich die. Vielleicht sollte man alle. Nein, es ist generell die dritte Person immer. Es war ja, also die 3 Personen ist immer alles. Ja, zum Glück haben wir 3 Spuren, dann können wir rausschneiden. Ja, das stimmt. Die Doppelkonferenz. Ich würde jetzt einmal alleinig mit dem Titus aufnehmen und dann alleinig mit dem anderen. Ja, weißt du, aber die Doppelkonferenz, der andere, du bist ein Gefraßsack. Ich hole mir jetzt ein Bier, das wir gerne haben. Nimmst du denn? Ein Gefraßsack. Achso, da sind noch 4. Soll ich das auf meine Komplimenteliste schreiben? Ich habe eine Cousine gehabt, die war bei meiner Schwester. Bei meiner Oma in den 1980er Jahren und da kommt die Großtante, die Burgetant, und sagt zu ihr, is was damit, was wird aus dir? Mhm. Und die hat dann zu weinen begonnen. Das hat die überhaupt nicht geschnallt, dass das irgendwie ein normaler Ausspruch ist. Das ist irgendwie so. Das aber ist so was hat sie gedacht? Ich weiß nicht, vielleicht hat sie geglaubt, das ist eine Herabwürdigung oder so. Ich habe jetzt an die Geschichte nicht gehört. Ein Blondes. Le Blond. Ja. Ist jetzt eh nicht so gut angekommen bei der Biene. Bei der einen noch. Warte, ich mache mal das Rätsel. Nein, ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, glaubst du, ich kann mit dem Flaschenöffner umgehen? Probier mal. Schau ich so aus? Nein, ich kann das auch mit dem Feuerzeug nicht. Schlag einfach den Hals ab. Verkehrt mal. Einkalten. Schabine, du kriegst das. Danke. Da hängt ein Gesiertel drauf. Ah, wasch. Na dann. Also andere Menschen haben einen Flaschenöffner, gell? Ein blondes. Ich hab keinen. Du musst nur deswegen schon so überziehen. Nein, ich hab ja sowas, ist ein Folienschaß. Warum? Ja, weißt du warum? Na schau. Weil sie die alten Krautenkorken verwenden können. Krautenkorken. Die schon ein bisschen rostig sind. Angerost sind. Wie jetzt? Die werden wiederverwendet. Na schau. Nein, geh, das war ein Scherz. Man darf nicht alles, was die eine da sagt. Die eine und der andere. Naivität kann irgendwie. Treffen sich zwei und einer Kumpel. Nein, kann euch eine schöne Geschichte erzählen. Wie die Musketiere in die Augen schauen. Wisst ihr, was die Mehrzahl von Ananas ist? Ananen. Aninos. Die Mehrzahl von was? Ananas. Ananasens. Ananesse. Ananus. Mit scharfem S vielleicht mit einem Apostroph hinten oder so. Die Mehrzahl von Ananas ist Ananten, weil... Von Atlas ist ja Atlanten. Ja. Atlanten, genau. Ne? Aber jetzt im Ernst, oder? Leute, die mich besser kennen, wissen das, dass... Eine Ananas, zwei dass Ananas. Ich diese Meinung vertritt, ja, zwei Ananten. Und ich erzähle das jemandem, derjenige denkt sie. Na, könnte schon sein, dass sie recht hat. Wer sagt denn sowas, die wie? Nein. Der Raimund ist ja leider aufgezählt. Ja, und er war sich nicht ganz sicher, so richtig hat er es nicht geglaubt, aber hätte ja sein können. Wir treffen uns das ein paar Tage später wieder. Gut. Und meine Nachbarin ist dabei, die Stefanie. Und er sagt zu ihr, weil er sich gedacht hat, die kennt die Frage, was ist die Mehrzahl von Ananas? Die Stefanie sagt, weil sie mich kennt, Ananten. Und er war, also ich habe sehr große Liebe für die Stefanie verspürt in dem Moment. Und dieser junge Herr war so, wird stimmen, was? Wird recht. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, die Mehrzahl von Ananas ist Ananten. Passt. Ab jetzt, für jetzt und immer da. Fein. Können wir uns drauf, das Stöckchen? Ja, sicher, ich habe da mein Hölzchen. So. Ich gebe ein Bierchen. Einer für alle. Na, gut, fein, passt. Nächster Apropos Punkt. Einer für alle. Wenn tun die Franzosen wollen, ich will jetzt nicht, dass die Nächsten aussteigen aus der EU. Dann haben wir bald keinen Frieden mehr, wenn nur mehr die Deutschen und die Österreicher zusammen sind. Und die nächstes Jahr wollen die Franzosen, glaube ich. Ach du Scheiße. Ja. Aber wir wählen ja schon am 4. August, Oktober, Dezember. Nächstes Jahr. Ah ja, naja, 4. Dezember, oder? 4. Dezember. Ja. Ja, stimmt, das ist ja die andere Wahl, ja. Habt ihr gestern geschaut? Gestern war ja angeblich großes Duell. 24, oder was? Circa 2 Minuten. Schau sowas nicht. Ich finde das würdelos. Ich habe auch leider keine Zeit gehabt. Hast du mitverfolgt? Zwei Minuten habe ich gesehen, mehr nicht. Und dann war Werbung. Nein. Auf welchen Sender war es denn? Ich Puls 4. Hab Geschirr abgewaschen. Ich habe das auf Twitter mitgekriegt. Ich habe einen Geschirrspüler jetzt da. Aber ich glaube... Und ich weiß... Deshalb? Ich mache mal einen Knoten da. Ich wollte eh nur kurz sagen, mir ist aufgefallen, dass Twitter ist echt eine angefüllte Blase. Du siehst wirklich nur die Leute, die du magst und dann hörst du auch nur die Meinung, die du magst. Das ist ganz gleich bei Facebook, ja. Ja, na, Facebook bin ich ja nicht. Sowas ja, aber es... Und weiß nicht, so. Möchte ja wieder die Welt entzünden. Kann man natürlich was dagegen machen. Ja, genau, Nazis folgen oder was? Ja, oder Entschuldigung, vielleicht schneiden wir das aus, dass ich da jetzt andere Menschen mit anderer Meinung als Nazis bezeichne. Oder ins Wirtshaus gehen oder auf den Fußballplatz. Apropos Wirten! Ja, gestern ein Podcast-Projekt gestartet. Wir haben ja jetzt einen neuen Spin-Off. Was heißt Spin-Off? Achso, ihr Serienleute. Jetzt kommt wieder der Serienteil. Basti, ich brauche dabei einen Kaffee. Nein, der Titus macht jetzt einen Wirtshaus-Podcast, der leider noch nicht so ganz funktioniert hat beim ersten Mal, oder? Ja, ich war gestern mit einem schweigsamen Mann im Wirtshaus. Also das ursprüngliche Wirtshaus hat geschlossen gehabt, weil ich war schlecht recherchiert. Die Wirtshäuser sind ja nicht im Internet auffindbar. Ey, es ist aber gut, ja. Und dann sind wir halt in ein anderes gegangen. Das war halt kein echtes Wirtshaus, nein. Viel zu leise. Okay. Aber es hat nicht funktioniert. Magst du überhaupt über das reden oder ist dir das unangenehm? Na sicher können wir drüber reden. Ja. Also Kopfhörer im Wirtshaus geht nicht. Wieso extrem denn? Irritierend. Ja, es hat die irritiert, dass die anderen die angeschaut haben, oder was? Das irritiert den, der es aufhört. Das irritieren die Nachbarn. Ja, aber irritiert es die jetzt? Jetzt irritiert es mich nicht, weil das ist ja unser... Wir machen alles aus. Piccolo-Kommentatore. Hey, wie der Brüder bitte, Heinz in Wirklichkeit. Ich möchte jetzt mit den Schulterklopfen kriegen, dass ich weiß, wer der Niki Lauda ist, okay? Piccolo. Na, ich weiß es nicht. Da musst du einfach ein bisschen mehr drauf scheißen. Und dann machst du es natürlich so mit dem Mikrofon. Da merkst du bei der ersten Minute durchhören, dass du einen Satz, nicht einmal die Intro-Begrüßung kriegst hin, ohne dass du unterbrochen wirst. Es ist normalerweise immer so in einem Podcast, dass du die Interpunktion, also der andere beginnt zum Reden, wenn du nicht fertig bist, will ich reden, weil sonst redest du weiter. Und das kannst du wunderbar rausstellen, wenn du verschiedene Spuren hast, aber wenn du nur eine Spur hast, dann geht's nicht. Also du hast ja die ganze Zeit Klopfereien und so. Ich glaube, es ist am besten, wenn das Konzept ist gut. Man muss sich, das Konzept ist großartig. Wir sind gestern losgegangen und haben all die Wirtshäuser gesucht und sind draufgekommen, die meisten, die wir gefunden haben, die suchen einen neuen Pächter, die sind geschlossen. Wir kommen eh schon Jahre zu spät. Also man kann gerne ein Wirtshaus besuchen, ein Getränk, eine Speise und dann geben wir aber bitte ins Kammerl und macht dort den Podcast. Das ist das, was mir denkt. Komm, sei ein bisschen, riskier es einfach einmal. Setz dich hin mit den Kopfhörern und red einfach. Scheiß dich drauf, wenn sie dich anschauen. Oder? Scheiß dich drauf, sagt man nicht. Scheiß drauf. Na, aber schau, das ist so, wie wenn ich jetzt den Kopfhörer auf hätte, aber da mit zwei anderen Personen sitzen würde, mit denen ich keine. Die Chemie nicht stimmt. Das ist ganz was anderes. Ich meine, das ist ja. Aber die Chemie stimmt ja mit dem Ronaldo oder wie der heißt. Ja, das stimmt schon, aber er redet wenig und er hat sich ja Cola bestellt, was schlecht ist, weil ich habe mal Bier bestellt. Weißt du, den Meiringer Cola bestellt? Nein, wirklich, ja. Nein, ich weiß nicht, ich habe nämlich zum Teil immer, wenn ich jetzt so meine anderen Podcasts mache, habe ich auch immer die Kopfhörer auf und da Interviewpartner. Meine anderen, wie viele sind es schon? Das Theater, das ist ja verständlich, da bist du ja praktisch, du hast einen Auftraggeber, der zwar nichts bezahlt, aber der dir wohlgesonnen ist. Ich nichts gezahlt, ich kriege ja für einen anderen Podcast nichts gezahlt. Was für unseren Podcast, da kriegen wir nichts gezahlt. Ja, Foundation Podcast, die machen Foundation Podcast. Ein Foundation Podcast? Ja. Ah ja, stimmt, Foundation Podcast. Ich meine, ist ja nicht wirklich was, aber... Das ist halt genau das gleiche Konzept. Ihr redet. Interviewst du Leute? Da interviewe ich sogar Leute, ja. Und die kennst du oder kennst du die? Die kenne ich alle natürlich, ja. Kennst du alle, das ist wichtig. Okay, aber die beim Theater-Podcast kenne ich sie ja nicht. Das sind ja Kinder, oder? Jugendliche. Aber Kinder grüßen dafür. Ja, naja, ich rede. Na, eigentlich die Interviews führe ich meistens mit den Erwachsenen, also mit den Betreuer. Mit den Kindern. Da stelle ich nur das Mikrofon in die Mitte und sage jetzt, redet, seid lustig. Ich habe mir schon mal überlegt, die Leute vom Projekt Bank für Gemeinwohl. Ja, aber ich stelle mir das so zart vor, weil die Leute, ich kenne ja die teilweise. Alter. Und ja, gerade deswegen geht es ja. Erklär mal Gemeinwohl. Was, wie, wo, wer, warum. Und das kannst du mit so einem scheiß Podcast machen. 5 Minuten, gehst an der Reihe nach durch und mit jedem besprichst du ein anderes Thema. Und dann kannst du so gut mit Menschen. Du kannst mit Menschen, jetzt hör auf. Natürlich kannst du mit Menschen. Magst du Menschen? Nein, ich finde Menschen abstoßend. Aber ich finde zum Beispiel, nächstes Wochenende ist der ich mag Menschen nicht. Nächstes Wochenende ist doch dieser Podcast-Treffen. Wie heißt das? Am Freitag. Genau, und ich hasse sowas. Ja, aber ich will hingehen. Aber es ist wichtig. Ich bin neugierig, deswegen gehe ich hin. Und wann ist das am Freitag? Am Freitag. Freitag ist es um 18 Uhr im 5. Bezirk, glaube ich. Da gehe ich jetzt mit meinem Papa ins Theater. Schaut euch mal an. Die Verdammten. Ja. Okay. Na gut, da hast du aber eh was Besseres vor. Ich bin gefragt worden, ob ich da reden will über den Theater-Podcast. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Na sicher. Du bist der. Wann ist denn das Deadline? Wann musst du denn dann? Am 25. ist am 24. Und der Rampensau, was soll das? Du kannst die mit einem Musikinstrument auf die Bühne spielen und overdodeln. Fantasieland. Alles, also bitte. Nein, wahrscheinlich. Ich habe mir gedacht, ich weiß auch schon ungefähr, wie ich es machen würde. Wahrscheinlich mache ich es fuck. Aber ja. Aber es ist halt irgendwie. Aber wo ist die Barriere? Du hast eine Barriere im Kopf. Ja, ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nämlich, das ist das Imposter-Syndrom. Haben wir über das schon geredet da? Im was? Imposter-Syndrom. Das heißt das auf Deutsch? Das Imposter ist ein Hochstapler. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich eigentlich komplett zu Unrecht da bin, wo ich bin und dass ich Hochstapler bin und dass irgendwann einmal kommen sie drauf, dass ich eigentlich nichts kann. Verstehst? Und ich glaube, dass beim Podcasten also da relativ schnell drauf kommen, dass ich nichts kann, was ja natürlich ein Blödsinn ist, weil ich habe schon 12 Folgen, 13. Hansi, träumst du öfters, dass du die Matura wiederholen musst? Mach auf, bitte. Nein, aber das hab ich in der Schule auch. Gell? Also ich hab die Ausbildung, ich hab die Erfahrung, ich habe auch die Kompetenz, es ist ja alles da. Nur in mir drinnen ist ein nicht unbeträchtlicher Teil, der permanent sagt, hey, Alter, du kannst das nicht und sie kommen nicht drauf und sie werden sich aufregen und sie werden die ausschmeißen und dann fliegst du auf. Weißt du, was ich meine? Das ist das Problem, das ist bei mir im Kopf drin. Das Gegenteil ist natürlich, ja, das ist eine Selbstwertproblematik. Das Gegenteil ist natürlich dieses überhebliche, selbstbewusste Ding, das ich nicht habe. Ja, vielleicht ich hab das schon. Ich bin total überzeugt von mir. Ja, genau, deswegen bist du beim letzten Mal zum Podcast mit abgegangen, gell? Stimmt, und die Traum, ich glaube, die sind nämlich alle viel cooler als ich, was wahrscheinlich eh nicht stimmt. Wahrscheinlich sind wir eh cool genug für die. Nein, ich finde, was man machen sollte, man sollte so sein, wie man ist. Ne? Nein, das sollte so dann möglich sein. Aber es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ja viele von denen, ich höre denen ja zu, das sind jetzt nicht unbedingt in dem Sinn Stars, aber das sind halt groß für mich. Ja, wen hörst du zu? Den Daniel Messner mit seinem Zeitsprung oder was? Nein, nicht nur ein Zeitsprung, Audimax und so. Ja. Audimax. Der andere. Gaudimax. Mit Gaudimax. Oh mein Gott, Gaudimax. Das ist ein guter Smalltalk. Oh, ich hasse Gott, ja Smalltalk, aber das ist ein guter Smalltalk. Hey, Messner. Hast du einen Witz für mich? Ich habe einen Witz für die Gaudimax. Ja, den Auerufkot und so, aber... Aufkot. Auerufkot. Auerufkot ist ein Podcast... Da geht's ums Coden. Also nicht Koten, sondern ums Coden. Das Coden. Entschuldigung, um Computer. Programmiersprache. Genau, um Programmieren. Und ich kann nicht. Ich bin blöd dafür. Ja, das ist natürlich. Scheiße. Übergangen. Der werte Zuschauer, die noch viel wertere Zuschauerin haben jetzt nicht gesehen, dass der Titus das Gute, Lev Brün Blond, da einfach so, die Biene macht ein Foto. Der hat einfach sowas von eingeschüttet in St. Asel, dass der Belgier, anno 1240, aus der AB de Lev, da einfach übergeht. Ja, 033, das muss ein Ende finden. Das ist lustig, das ist das belgische Bier, gell? Ich rede schon von Franzosen. Aber das belgische Bier hat 6,6 Umdrehungen, ach so, wohingegen der österreichische Dunkelmalz nur 5,0 hat. Und na, das ist aber deutsches Bier, bitte. Der Gösserschmalz, der hat überhaupt nur... Das neue Markt ist aus Germany. Germany. Belgisches Bier ist etwas, was man durchaus empfehlen kann. Der Belgier. In mir drinnen kocht und brodelt es. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es mir geht. Mir geht's einfach gerade momentan nicht gut. Ja, wieso? Was ist los? Wie können wir da helfen? Du brauchst mir nicht helfen. Es ist ja nichts, glaube ich, was ich da jetzt so Coram Publico besprechen kann und will und wer und darf. Es ist einfach nur, ich möchte einfach nur jetzt einmal so in die Welt ausschreien. Es geht mir nicht gut. Aber ich bin zuversichtlich, dass es mir irgendwann einmal wieder besser gehen wird. Weil ich weiß, es ist mir schon besser gegangen und so. Und ich glaube, es wird mir wieder besser gehen. Wir können nachher drüber reden. Vielleicht reden wir nachher drüber, ja. Aber es ist irgendwie, es ist momentan die Freude ein bisschen heraus bei mir. Das ist schade. Weil ich war immer ein fröhlicherer Mensch. Deswegen betrinke ich mich heute ein bisschen. Vielleicht, das ist ja der Plan. Gell, manchmal muss man einfach ein bisschen trinken. Ein bisschen Frust trinken. Ja. Mir geht auch nicht gut, wenn du mir so anschaust, so fragend. Wie geht's? Aber dir geht's gut, Biene, oder? Magst du erzählen, Titus, warum es dir schlecht geht? Ich hab gestern so einen ganz eigenartigen blöden Tag gehabt. Und ich habe irgendwie einen Eindruck gehabt, wie ich wäre krank oder sowas. Und heute habe ich eigentlich, bis nachdem ich euch getroffen habe, noch mit keinem Menschen gesprochen. Außer vielleicht auf der Supermarkt ein Hallo und auf Wiederschauen. Hast du nicht gearbeitet heute? Nein. Maschinen, was hast du gemacht? Ich habe bis um 9 geschlafen, dann habe ich das Auto evakuiert, weil sonst bin ich in der Kurzparkzone, dann muss ich weg, in den 19. Bezirk, habe ich mich gestellt. Dann habe ich im 19. Bezirk beim Auto was mit Kaffertape repariert. Okay. Dann habe ich die, da wo man die Türschnalle hat, diese Abdeckung bei der Türschnalle, habe ich fixiert und dabei festgestellt, dass mein Griff aufgebrochen ist. Den habe ich jetzt, der liegt da, den tue ich gerade mit Kleber, aber angeblich wird es haltet. Wieder anschrauben demnächst. Und dann haben wir überlegt, was für Reparaturen noch notwendig sind, damit ich das Pickel machen lassen kann. Die 57A-Plakette. Also es ist nur ein Glühstiftwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel notwendig. Ja, und dann habe ich alles für euch vorbereitet. Maschinen. Aber hast du heute frei gehabt? Oder hast ich habe heute frei gehabt, ja. Maschinen. Ich habe heute nicht frei gehabt. Aber Auto, apropos Auto, mein Dulcinea kriegt jetzt ein Auto geschenkt. Wer? Nein. Meine Dulcinea. Ich bin ja Don Quixote, der Ritter von der traurigen Gestalt. Dulcinea? Und Dulcinea ist Und Rosinante, oder was? Nein, Rosinante ist das Pferd. Sancho Panza ist der Freund und Dulcinea ist die edle Dame, die er anbietet. Ach so, genau. Ich kann mich nur an das Pferd, den Hund und den Sancho erinnern. Der Hund? Dein Hund? Ich kann mir noch keinen Hund erholen. Doch, da gibt es einen Hund. Ja, wurscht. Ist wurscht, egal. Jedenfalls, sie kriegt ein Auto geschenkt. Woher kriegt sie ein Auto geschenkt? Von der Nachbarin, von ihren Eltern. Weil die Nachbarin, ja, die ist jetzt sehr alt und findet es nicht mehr okay, dass sie mit dem Auto fährt, was sie cool finden. Mhm. Also ich finde es das toll, dass manche Menschen einfach von sich aus sagen, nein, es geht nicht mehr mit dem Auto fahren. Ja. Und sie hat gesagt, sie weiß halt nicht, was sie mit dem Auto machen soll. Verschrotten ist teuer. Es ist 16 Jahre alt, ein roter Franzose. Aber was habe ich gesagt? Peugeot, Renault, Citroën, ich weiß es nicht. Franzose halt. Und du tust viel zu laut ins Mikrofon atmen, Biene. Ich hab schon ein bisschen Schnappatmen. Ja. So. Ab jetzt wird nur noch belgisches Bier getrunken. Felsbauen haben wir mal da. Ein Bier belgisch. Habt ihr auch manchmal so Stereotypen im Kopf, dass ihr sagt, ah, ich möchte jetzt so richtig Belgien und Vollgas. Belgien? Was? Ja, jetzt zum Beispiel belgisches Bier, ne? Also Belgien Vollgas. Na, jedenfalls zurück zum Auto. Ich mach einen Knoten in die Hand, ich erzähle noch geschwind die Autogeschichte, fertig. Und sie haben so richtig Belgien. Du hast doch was gemacht. Ja, ich wäre jetzt ein bisschen Italiener. Furcht mal zu. Na, und jedenfalls ich schon auf die erste Ausfahrt. Jetzt furcht zu, die Nachbarin hat gesagt, sie schenkt uns das Auto her. Also uns. Mhm. Ihr. Ja. Genau. Und nachdem ihr heiratet, wird das eh. Genau, aber ich habe jetzt natürlich zuerst gesagt, naja, ist der, du musst das wissen, geht mir nichts an. Und können wir schon Blechbüchsen sammeln für die Heirat? Ich bin dann draufgekommen, dass es vielleicht nicht so unterstützend war, dass ich das gesagt habe. Und deswegen habe ich jetzt vor kurzem gesagt, das geht schon, mach dir keine Sorgen. Weil sie halt nicht weiß, ach, das ist so teuer und ob es was bringt oder nicht. Man muss ein Auto anmelden, man muss sich Parkticker kaufen, man muss Nummern dafür kaufen, bestellen. Ja, versichern wäre eine gute Idee. Versichern und machen. Genau. Ja. Und hier gesagt, das machen wir schon. Na, passt schon, wir wollten nicht noch mehr ranfahren, oder? Ja, vielleicht darf ich mir das dann ausbauen. Ich weiß es nicht, aber dadurch, dass ich halt am Anfang so negativ dem Auto gegenüber war, weil ich wollte nie ein Auto besitzen. Also vom klimatechnischen, also wenn du jetzt auf den Fußabdruck, auf den CO2-Klimaabdruck achtest, dann musst du jetzt nur mehr Auto fahren, ne? Weil wenn du dir ein Auto bekommst, dann hat es so viele Ressourcen gebraucht, um dieses Auto zu bauen, dass du praktisch rund um die Uhr damit fahren musst. Damit es sich auszahlt. Genau. Damit sich wenigstens, wenn schon die Welt kaputt machst, damit du was davon hast. Richtig. Das ist wahr. Ja. Nein, ich habe ihr gesagt, wir machen das einfach. Ja, du kannst einfach immer zur Biomülltonne fahren. Wir brauchen es ja eigentlich eh nicht. Sie hat gesagt, damit können wir da nach Kärnten fahren. Ich habe gesagt, gerade nach Kärnten will ich mit dem Auto nicht fahren wollen. Wieso? Weil es ein Peugeot ist? Nein. Warte, irgendwo ist das Lade mit den Vorteilen. Ich mach's geschwind wieder zu. Danke. Vorteile sind wichtig, damit man nicht überdenken muss. Danke. Hast du es gehört? Das ist das Lade mit den Vorurteilen. Ich habe es jetzt zugemacht. Nein, und zwar, es ist ja viel lustiger und angenehmer, mit dem Zug nach Kärnten zu fahren. Das stimmt allerdings. Weil erstens haben wir viel mehr PS. Erstens haben wir, ja, gesehen davon. Zweitens haben wir, zahlen tust ungefähr gleich viel. Ja. Drittens haben wir, du musst nichts dabei machen. Du kannst in die Luft schauen, du kannst dich betrinken, ja. Du kannst in die Luft schauen, habe ich schon gesagt. Gell? Aber du kannst nicht losfahren, halt wenn du möchtest. Ja, und who cares? Ich kann eigentlich schon losfahren, weil ich will. Jede Stunde fährt der Zug vom Hauptbahnhof weg. Ja. Da gibt es einen entweder Zug, die polnischen, oder? Nein, entweder fährt der Zug über die Westbahn oder er fährt über die Südbahn. Beide Züge kann ich nehmen. Jede Stunde fährt der Zug. Im Prinzip fährt immer. Ich meine, natürlich kann ich jetzt nicht jetzt gleich in der Minute losfahren, aber wer fährt jetzt gleich in der Minute? Brauchst du einen Weg bis zum Bahnhof? Erstens brauchst du einen Weg bis zum Bahnhof. Zweitens haben wir beim Bahnhof, da gibt es so viele lustige, feine Geschäfte, wo man einen Burger essen kann in der Zwischenzeit, damit er nicht fahrt wird. Das ist eh wurscht, ist in Wirklichkeit. Na, wurscht, nicht Burger. Burger, genau. Warum gehen Leute Burger essen? Gestern erzählt mir der Aaron. Der Aaron ist das der Bruder von Beron. Sagt der Abraham. Der Aaron hat gar keinen Bruder. Kann ich mal ein Zebra haben? Nein, trockst Zebra haben. Der Aaron hat meine Waschmaschine repariert, gell? Ja. Ich habe meine Eltern erzählt, dass der Aaron die Waschmaschine repariert hat. Fragt meine Mama, ist es ein Jud? Nein, ein Deutscher. Ein Deutscher. Erzählt mir der Aaron, dass er mein K hat, das ist unser gemeinsamer Bekannter, über den man eigentlich. Weil es K hat? Nein, die hat einen K-Nachnamen. Deswegen ist es das K. Okay. Dass die gemeinsam Burger essen gingen, immer in verschiedene Lokale. Und ich frage mich, wieso Burger? Wieso? Weil Burger kann es gar nicht schlecht sein. Du kannst Unterschiede erkennen. Ja, aber es ist ja nicht. Doch, Burger gibt es viel. Oh, da geht es weit von A nach B. Es ist ja kein Beirät. wie manchmal, also wir haben das bei der Party besprochen, da gibt es ja so diese Wimpel. Bei der Party, wo ihr über Serien geredet habt. Ja, genau. Und wenn man da, wenn man heiratet, zum Beispiel schreibt man auf diese, auf so, auf, wie heißt denn das da? So eine Girlande halt, schreibt man dann Just Married auf ihn. Okay, ja. Und die Gastgeber der Party haben so ein Foto von sich gehabt, wo sie auf einer Hochzeit waren, wo sie vor diesem Just Married-Dingsums-Girlandenzeugs da stehen. Und es hätte auch heißen können, Just Died. Weil man hat nicht mehr gesehen, woraufhin mein Bruder also die IED gesehen. Ja, genau, Just und IED. Also es kennt auch Just Died, Just Buried, Murdered. Just Buried. Hätte es auch heißen können. Just Buried. Und mein Bruder und ich haben dann beschlossen, bei unserem Begräbnis soll dann bitte Just Died stehen. Soll der Kamera auflegen, dass jeder Foto von sich vor dem Schütteln Diet? Machen kann. Just Died. Gestorben. Okay. Das ist eine gute Idee, haben wir uns gedacht. Super. Jetzt kannst du das wieder essen. Warum das? Das ist nicht gut. Nein, ich habe es noch nicht gekostet. Achso, kostet nochmal. Ich mag die großen Freunde davon, also sind die kleinen auch hier. Die kleinen sind voll gut. Weil da kann man nämlich den ganzen in den Mund stecken, das fällt dann nicht auf. Wir essen da gerade die Bio-Caramel-Waffeln vom Spar Naturpur. 50%. Lieber sind wir die mit Honig. Ja, ich habe nicht schnell genug geschaut. Ich habe den Unterschied nicht gecheckt. Warst du in letzter Zeit auf ein Konzert oder sowas? Nein, leider nicht. Aber jetzt kommt jetzt am Freitag, nächste Woche machen wir beide was. Mono-Konzert, aber da habe ich irgendwas anderes. Ach nein, da du gehst mit mir zum Benjamin von Stuttgart-Barre. Da gehe ich zu Benjamin von Stuttgart. Nein, Gott sei Dank, weil ich bin in Italien. Du bist in Italien und ich habe da gerade, ich muss jetzt an mein Familientreffen absagen. Gell? Am 30. Gell? Da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen. Du kriegst noch Geld von mir. Stimmt. Ja. Muss ich noch schauen, wie viel. Oder kennst du jemanden, der die Karten haben will? Ja, geh. Ich gehe mit dir zum Benjamin von Stuttgart-Barre. Du bist eh nicht aufs Familientreffen, oder? Bitte? Nein, eigentlich schon, doch, ich mag meine Familie. Aber deine eigene oder die alle Familien, alle Familien. Und du heiratest, alle Familien erst, du heiratest erst nächstes Jahr. Genau. Das ist der Plan. Genau. Habt ihr auch schon Kinder geplant? In dem Sinn, dass wir sagen, ja, dann kommt das Kind auf die Welt noch nicht. Aber wir haben geplant, Kinder zu bekommen, ja. Das kann man nicht so genau sagen, die kommen ja von alleine. Genau. Die also bringt wir wollen, nämlich wer vorbei. Wir wollen heiraten und dann wollen wir schon auch Kinder haben, wenn wir keine. Das waren deine Fragen? Was meinst du? Na, die dir gekommen sind. Du hast gesagt, da habe ich jetzt einige Fragen. Das waren's? Mhm. Ich habe gedacht, die krieg ich einfach gestellt, aber nein. Kennst was du aus mit Kleinkindern und da gibt es ja sowas wie Milchschorf und Käse. Was? Milchschorf? Käse oder Milchschaf? Nein, die haben es auf der Haut, meinst du denn diesen? Käseschmiere. Ja, genau. Was ist das da? Kennst du das? Ja. Was ist Käseschmiere? Also letztens, Bekannte von mir hat ein Kind gekriegt. Kindspech kenne ich. Das ist Käseschmiere plus Fruchtwasser, was das Baby isst und dann scheißt. Ah ja, Kindspech. Nein, ich sehe das Baby und denke mir, es hat ja Schuppen. Ne? Und dann sagt die, nein, das ist Milch scharf. Ja, genau, ja. Was von der Milch kommt. Also Muttermilch. Was ist das im Mutterbauch noch oder wie? Oder nein, draußen schon. Ist das speibt so, das wieder aus, nein, oder? Nein, das hat auf der Haut so wie ein Ausschlag. Nein, nicht wie ein Ausschlag, aber so als hätte es schuppige Haut irgendwie. So. Und das kommt von der Milch, was nicht so hundertprozentig verarbeiten kann, der Magen. Ne? Das kann sein, ich weiß nicht, wo es genau kommt. Und das andere ist Käse-Dings. Ja, aber das ist ja nur, wenn es auf die Welt kommt, oder? Ist das? Nein, das ist Kindspech. Ah, ja, Kindspech ist, wenn es AA macht. Ja, aber im Mutterbauch noch, oder? Aber meine erste Assoziation war okay, wir reden schon wieder was von Käsescharf, dass die beiden, die... ich frage die Wikipedia. Man hört ja immer wieder, dass schwangere Frauen gern Geschlechtsverkehr haben. Und also wenn der Mann dann eine Käse-Eichel hat und Käse, ne? Ja, das war so meine erste Assoziation. Ich will nicht, aber was ist mit dir los? Ich wollte immer 6 Kinder haben. Ah. Und jetzt hat eine sehr, sehr gute Freundin von mir ein Baby gekriegt und vielleicht will ich jetzt gar nicht mehr. So schier. Nein, es hat schon ein bisschen grausige Erzählungen gegeben. Was denn? Was siehst du da? Was siehst du? Den Käsepenis, oder was? Na, das Mekonium im deutschsprachigen Raum, auch Kindspech bei Tieren, Darmpech genannt, ist der erste Stuhl eines Neugeborenen. Mhm. Und der ist nämlich, weil das Kind, obwohl es... Das ist ja nur... Mahlzeit. Spritzgag. Spritzgag, ja. Normal. Aber also schwarz. Das heißt, obwohl es über die Nabelschnur ernährt wird, du hast schon angefangen zum Essen, zum Beißen, zum Schlucken. Zum Gaxen. Und was wollt ihr jetzt schon? Käseschmiere oder was? Käseschmiere. Käseschmiere. Ich glaube, das ist einfach unglücklich. Ich glaube, das ist, damit ist das gut, oder? Dass das so schmierig Fruchtschmiere ist. Fruchtschmiere halt ist ein weißlicher Bezug auf der Haut, mit dem das Neugeborene auf der Welt kommt. Ja. Der vollendet meine Sätze. Ihr fehlen zum Zeitpunkt der Geburt ja, Entschuldigung. Weist auf eine Überdosis? Übertragung hin. Ja. Okay. Gebildet wird die Fruchtschmiere ab der 17. Schwangerschaftswoche. Sie besteht ja, und dann ist das Baby halt so angeschmiert. Nein, zu 80% aus Wasser und zu 10% aus Lipiden. Lipiden? Lipiden. Ungefähr das, was in einem Pflegeshampoo drinnen ist. Lipide, glaube ich, kennt man. Was und was. Käseschnitte. Und was war das Dritte? Was wolltest du noch wissen? Ich wollte was. Du wolltest, dass ich was frage? Ja, aber ist wurscht. Man kann die Plazenta essen. Eingraben. Ist ein Graben. Oder essen. Naja, angeblich, das machen sie. Tom Cruise isst sie. Deswegen schaut er im neuen Jack Reacher-Film. Nein, ich habe das gehört, dass er als Scientologe. Das sind die Leute vom Stehbärsel rausgehen. Da sind die Leute da drüben. Die machen das angeblich, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt keine Anwälte auf den Plan rufen, aber anscheinend ist das so gang und gäbe bei Menschen, die an Vogonen glauben. An was? Vogonen. Da gibt's das sind diese großen... Diese großen Lebewesen, die so herumrennen. So wie die Quarks bei den Fraggles. Die Vogone sind ja eigentlich erst bei Anhalter durch die Galaxis. Durch die Galaxis, ja genau. Ja, und, nein, die ganzen Vorschriften haben. Ja genau, aber bei Scientology, die glauben ja irgendwie, dass irgendein böser Dark Overlord aus dem Tiefen des Weltalls irgendwie alle Seelen aufgefressen hat oder Tom geschnurrt hat sich wieder die Hände zusammen. Apropos Science-Fiction-Film. Und dann über einen Vulkan ausgespieben hat und dann sind sie wieder ich habe das nicht so ganz verstanden. Aber es gibt eine sehr tolle South Park-Folge, die sich mit dem Glauben von Scientology beschäftigt. Und da kann man das dann genau nachschauen. Und dann denkt man sich, wow, wow. Und jetzt mach den Knoten auf, Titus. Um auf das Podcast-Treffen zurückzukommen. Ich habe mir jetzt die Podcasterei, diese Webseite angeschaut und habe mir angeschaut, welche Podcasts es dort gibt. Mhm. Österreichische Podcast. Und da gibt es zum Beispiel die Lieblingsplätzchen. Ja. Und da habe ich reingehört und das andere war der IT-Keller, eben das, wo man interessante Insider-Informationen über das WLAN der Nachbarn findet und Kaffeemaschinen und Kaffee hat es da auch gegeben. Mhm. Und dann war noch… Also wir sind gar nicht drauf, gell? Business Transaction Regel von den Aufnörden, finde ich auch sehr, sehr lustig immer. Also, ah ja, stimmt, genau, die machen immer die Ferengi-Erwerbsregel. Ferengi-Erwerbsregel, genau. Ja. Habe ich aber schon lange nicht mehr gehört, die Aufnörderei. Die dauert ja immer sehr, sehr lang, also mehrere Stunden. Muss man schon ein bisschen Zeit mitnehmen. Ich weiß ganz genau, ich habe ihn deswegen nicht gehört, weil sie haben über Jessica Jones geredet und ich wollte mir zuerst Jessica Jones anschauen, bevor ich mir das anhöre, was sie darüber sagen. Aber die Bini hat ja direkte Kontakte zu Aufnörden. Ich habe keine direkten Kontakte. Indirekte auf Kontakte. Auf, wir sind Facebook-Freunde. Das ist jetzt Buddy. Und ich habe 2 oder 3 Folgen gehört. Mhm. Ich höre eigentlich jede Folge. Ja, du bist brav. Du kennst den Netteren, gell? Da gibt es ja einen, der so ein bisschen... naja, einer ist der Konziliante, der halt alle irgendwie mit ins Boot holen will und der andere ist der Strenge. Echt? Ja, der andere ist, ich weiß leider nicht, wie sie heißen, aber der andere ist der Strenge, der sofort auf den Harry Kim schimpft und so. Ich meine, gut, wir schimpfen alle auf den Harry Kim ein bisschen. Sofern wir ihn kennen, ja. Dann sicher Voyager. Ich verstehe nicht, wieso. Ich glaube, deswegen bin ich ja kein richtiger Star Wars Nerd. Star Trek Nerd, weil mir gefällt ja Voyager. Ich finde Voyager ja eigentlich cool. Nachher, wenn wir fertig sind. Ich finde es ja gut, dass es eine Frau als Captain gibt. Ich finde die Janeway ist eine ziemlich, ziemlich coole Socke. Ich wollte gerade sagen. In ein paar Minuten, nachdem wir die Mikrofone im Mikrofon-Etui verschwinden lassen, dann schauen wir uns eine Hommage an Star Wars an. Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Jedenfalls, was ich noch kurz sagen wollte, also zu den Aufnörder. Da hat der Strenge hat irgendwann einmal gesagt, der Harry Kim, das ist der Jar Jar Binks des Star Trek-Universums. Oh Gott. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Jedes Mal, wenn ich jetzt an Harry Kim denke, was erschreckenderweise oft passiert, dann denke ich an Jar Jar Binks des Star Trek-Universums. Aber Jetzt, wo ich es erzähle, komme ich gerade drauf, dass das wahrscheinlich von Will Wheaton in Big Bang Theory, oder? Wurscht, egal. Vielleicht schneiden wir das auch wieder aus, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, ja, andere österreichische Podcasts, ich glaube ja, dass die alle viel kompetenter sind als wir. Kommt drauf an. Meinst? Ja, schon, oder? Jetzt du dich nicht so, no. Wie stapeln hörst. Ja, nächst, am Freitag ist es, dann muss ich hin und dann... Ja, sei froh, dass du hingehst und nicht ich. Mit dem Storytelling. Gerade bei dir würden sie sagen, war total toll, so frisch und unverbraucht. Nein, die Frau gar nicht, so frisch und unverbraucht. Hört keine Podcasts, aber macht. Was okay, müssen haben, kannst du mir das Schublade rübergeben? Das Redestöckchen hätte ich gern. Warte mal. Jetzt hat er seinen Knoten aufgemacht bei den Fingern, ich weiß nicht, ob da noch kann. Ich jetzt noch, nein, er hat sie eh wieder aufgeholt vom Links. Das war ja die Podcasterei. Ja, und warum soll die kompetenter sein? Nein, aber du bist unverbrauchter. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich so verbraucht. Du bist verbraucht, aber kennst du nichts aus. Das ist das Problem. Das ist ein Dilemma, Biene. Das ist ein Dilemma und in dem bin ich drinnen. And it's a weak me rash. Und ich glaube, du wirst am Freitag am Abend im Bett liegen und dir denken, das habe ich echt gut gemacht. Nein, ich glaube nicht. Ich werde am Freitag am Abend im Bett liegen. Und viele anderen werden am Freitag am Abend im Bett liegen und sie denken, der Hans. Dieser Hans. Der kann's. In Zeiten wie diesen, der Hannes. Das ist ein harter Kern. Ja, das ist ein harter Hund. Aber habe ich ja echt das überhaupt schon erzählt beim Theaterpodcast? Das war so cool, da haben ein paar echt gedacht, dass ich Hans Hartkern heiße. Ja, wenn du dich so nennst. Ja, schon, aber die haben gedacht, das ist mein richtiger Name. Vielleicht glauben wir voll, dass ich Biene heiße. Ja, du hast eine Biene. Oder? Aber ich hab, mein Nachname hat nichts mit Hartkern zu tun. Ja. Deswegen. Jetzt reden wir schon viel zu viel über mich. Die Sache ist, mir hat einmal der Sänger von der Band Fred Zeppelin gesagt. Fred Zeppelin? Solange man ein gewisses Niveau nicht überschritten hat, dann kann man so oft seinen Namen ändern, wie man möchte. Wenn man richtig im Rampenlicht steht, dann ist es vorbei. Erzähl das jetzt einmal den Reinhard Fendrich, der hat das nämlich verabsäumt. Der heißt jetzt Reinhard Fendrich bis zum Ende. Dieser stirbt. Der kann sich nie wieder Karel nennen. Nie. Karel. Rudi Karel. Ja, ich weiß nicht, Biene, hättest du gerne einen Künstlernamen oder bist du einfach nur Biene? Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich meine, jetzt geht's noch. Gut sein. Du könntest die Jenna Green sein. Jetzt bin ich bei dir schon. Ja, nein, bist du übrigens nicht mehr. Jetzt bist du die Biene. Nicht mehr. Ja. Jetzt bin ich die Biene. Also die Biene mit Nachnamen halt, gell? Ja, Biene mit Nachnamen bin ich eingespeichert. Ja. Wie schaut's denn aus mit der Work-Life-Balance? Geht besser. Jetzt im neuen Job geht es wesentlich besser als im alten. Also. Ja, stimmt, ich habe jetzt eine E-Mail von dir gekriegt. Mhm. Habe mich total gefreut, wie ich das gesehen habe. Das ist jetzt die dritte Woche im neuen Job. Und es gefällt mir. Und es ist super cool, super spannend und ja, schauen wir mal. Funktioniert es ja gut? Hast du das Gefühl, dass du erfolgreich bist? Erfolgreich? Erfolgreich ist jetzt... Nein, aber ich meine erfolgreich, aber du hast... Ich bin eingestellt, damit ich die Freiwilligenstruktur komplett umstelle. In zwei Wochen und einen Tag geht nichts. Ja, okay, gut, da kannst du nicht wirklich was machen. Ja. Also, die Freiwilligenstruktur. Mhm. Also die Leute, die freiwillig was machen, die muss man koordinieren. Mhm. Und die darf man auch nicht tadeln, wenn sie einen Blödsinn machen. Nicht so richtig, also ja. Schwierig, ja. Nein, es ist schwierig. Es ist ein schmaler Grat, wie man mit Freiwilligen umgeht und was die glauben, dass wir im Büro machen, weil wir bekommen ja bezahlt dafür und so. Ja. Yeah. Partys, oder? Partys, ja. Orgien. Für Partys bezahlt, ja. Oder was macht ihr im Büro? Orgien. Arbeiten. E-Mails beantworten und Telefonate beantworten. Business. Numbers. Ich habe es mir jetzt hier auf so vorgestellt, ich war nicht sicher, ob ich einen Computer in der Arbeit habe und ich habe mir gedacht, die sitzt am ersten Tag einfach so dort wie diese Katze, die einfach ein Keyboard so da herumhaut. Immer auf Keyboard Cat. Ja. Wie geht's denn eigentlich den Katzen? Denen geht's anscheinend gut. Es gibt nichts über sie zu berichten. Sie haben noch nicht geheiratet. Sind das nicht Geschwister? Nein, sonst nicht. Er ist ein Bauernbub und aus der Steiermark. Und sie? Und sie ist aus Korneuburg. Großstadtprinzessin. Oh nein, doch noch. Woher? Aus Korneuburg. Korneuburg. Naja. Weil, also die Freundin von meinem Cousin ist, glaube ich. Nein, ist aus Kloster Neuburg. Das ist eine sehr nette. Ich habe zum Glück sehr viele Cousins, deswegen weiß man nicht, wer es ist. Was kennt man mir ja eh nicht. Ich war am Wochenende kegeln und habe das Wasser abgeschoben, ich sag's euch. Kegeln? Wo warst du kegeln? Beim Chef in Graz. Was du in Graz warst? Das kenne ich wieder nicht. Ja, das kennst du schon, wenn du die unabsichtliche Entführung der Elfriede Ott gesehen hast. Da haben sie kegelt. Nein, da waren sie beim Chef. Und der Chef hat vorne draußen ein Schild hängen, auf dem steht... Das ist 5 Jahre her. Die Sportkegelbahn-Chef sind so, die Sportkegelbahnen-Chef sind so speziell, dass sie 2010 sogar zu Filmehren kamen. Okay, ja, das kommt als Bazillenbar in der österreichischen Erfolgskomödie die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott. In Wirklichkeit ist der Chef ein super gemütliches Wirtshaus mit einem großartigen Backhändl. Mit einem großartigen Backhändler. Es gibt nur eins dort und es sitzt dort. Jetzt passt auf. Elisabeth Idergasse, 22 Montag bis Samstag, 9 bis 24 Uhr. Telefonnummer 0316 71 28 63. Ich sag's euch, es ist wirklich gut und sie haben sehr, sehr große Flaschen Zirbenschnaps dort. Bäh. Weil wow, das ist aber richtig groß. Hör auf, Biene, kannst du dich erinnern an den Zirbenschnaps in Graz? Und der Zirbenschnaps war leider nicht gut. Die haben gekostet. Ja. Normalerweise gibt es beim Chef einen guten Zirbenschnaps und ein gutes Bockhändl. Ich habe noch nie ein Bockhändl dort gegessen. Ich habe dort nur Käsetoast gegessen jetzt am Samstag, weil alle anderen haben so einen Käsekreiner gegessen. Das ist noch gar nicht so meins. Und Pochende Leber habe ich dort gegessen. Pochende Leber hat der Heinz voll. Pochende Leber. Wow. Weil wenn der Chef vom Chef... Mit einem Mayonnaise-Salat, mit einem Mayonnaise-Salat. Nein, wenn der Chef vom Chef eine gute Leber kriegt, dann schreibt er SMS an seine Stammkunden und Kundinnen und schreibt, heute gibt es Pochende Leber und dann gehen alle hin Pochende Leber essen. Meine Connection zu dem Film ist, 2011 habe ich Geburtstag gefeiert und habe eine Frau kennengelernt und mit der habe ich dann herumgeschmust. Jawohl! Und das zweite Treffen war dann Bettina die Kassen. Sind wir in das ins Bellarina gegangen und haben uns diesen Film angeschaut. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich hier. Bellaria gegangen, oder? Bellaria. Nicht ins Bellarina. Es ist da hinterm Theater. Volkstheater. Ja. Und ich habe das Ticket nicht zahlt. Und das war das Ende. Weil du ja das Ticket nicht zahlt hast? Genau, ja. Genau. Ja, das sei froh, dass das geendet hat. Und dann wollte ich nur einen Salat essen und dann habe ich aber auch nicht so alt. Naja. Naja, aber sei froh. Also. Wenn jeder selber eine Rechnung zahlen kann, ja, dann sind wir nicht bes. Nein. Ja. Ja, jeder. Dann, du war Grazerin. Ich war eine gebürtige Grazerin. Am 3. Jänner bin ich ja in Graz. Im Bunker. Nein, im Bunker und schauen wir ein Hockey-Match an. Machen wir da was? Bist du dann auch noch in Graz, 3. Jänner? Wahrscheinlich muss ich arbeiten. Geh auf, bitte. Das sind ja die allerärgsten Termingespräche da. Geh mal zum Chef ein Pokémon lesen. Ja. Ich bin ja nicht so oft im Rat. Der Chef ist gleich neben dem Wüha. Wüha. Das ist dein Freund. Der Wüha ist mein Freund. Kennst du Wüha? Nein. Der Würstel Hannes ist so ziemlich das Allergeilste. Oh ja, dann hat es mir sich einmal gesagt, den Würstel Hannes. Der Würstelhannes ist so ziemlich das allergeilste Würstelstandl auf der ganzen Welt. In einem alten Waggon? Oder was ist das? Ist in das einem alten Bus. Also ein Bus, so. in einem Reisebus? I don't know, I don't care. Jedes Mal, wenn ich hingehe, bin ich schon ein bisschen angedudelt. Und du musst aufpassen, gell, was du ihm sagst. Du musst sagen, einen Käse-Hotdog. Kein Käse, keiner Hotdog. Weil wenn du so einen Käse-Hotdog bestellst, dann nimmt er ein Berner Würstel und tut den Speck aber. Das Wichtigste hat da lieber Herr Hans Hartkern vergessen. Was? Man muss grüßen. Na, ja, aber wenn man den Würstelhannes muss man Hannes grüßen oder muss man Gott grüßen? Nein, wenn man den man muss den sagen, ja, was, nein, Hannes aber das grüßt, versteht sich von selber, dass immer alle grüßen. Dann ist er ganz bess und ja, aber dann schaut es schlecht aus. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir, die am Tisch sitzen und alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach prinzipiell jeden grüßen, mit denen sie in Interaktion treten. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Was soll denn das? Einfach hingehen und sagen, ich muss ein Würstel haben oder was? Das geht nicht. Man sagt, hallo, grüß Gott, guten Abend, wie geht's? Irgendein Scheiß, musst du sagen. Und dann bestellst du einen Käse-Hotdog und dann kriegst du was echt Gutes. 3,20 Euro oder vielleicht sogar weniger. Er tut den Speck aber, bild ich mir ein. Ich glaube, den Speck tut er dann extra angrühlen und dann noch einmal auf. Obendrauf, so, wo man normalerweise das letzte Stück vom Hotdog, Ich war schon lange ein Bischof. Du hast nur eine Heiligenerscheinung wahrscheinlich. Ich war schon lange, denn du in Erinnerung. Zeit, dass wir wieder zum Würstel Hannes gehen. Na Moment, wir wollten ja Eishockey-Match anschauen. Ne? Ja, aber die Biene ist ja nicht da. Ich bin am 3. nicht da. Ja, was also ist vorher? Im Dezember in der Schulzhalle oder irgendwie was da? Ja, ich gehe vorher sicher wieder. Wo soll ich eine Notiz schreiben? Es ist halt 20 Euro, gell? Ja, 20 Euro sind natürlich, ja, für alle 3 Jahre ist das schon. Kann okay. Ich nicht als Spielerfrau auftreten? Nein. Schnell mit am Schmusen. Das geht leider nicht. Okay. Dann nicht. Aber ich bin jetzt dann draufgekommen, wo man in der Schulz. Eingeschlagene Zähne so an, aufgeschminken vielleicht. Wo man in der als Spielerfrau auch, weil man mit ihm trainiert hat. Beim Training. So ein Cheerleader nicht abgekriegt. Ist abgelehnt. Ich bin jetzt draufgekommen und ich habe als nehme jetzt den Bildungsauftrag dieses Podcasts wahr. Ich bin draufgekommen, wo man in der Schulzhalle gutes Bier bekommt. Weil eigentlich hatte die Schulzhalle leider Gottes einen Vertrag mit Otterkringer. Was heißt, dass sie überall halt Otterkringer Geschlotter ausschenken. Aber wenn man nicht hinten rechts ausgeht zum Rauchen, sondern hinten links, also ich rauche eigentlich nicht, deswegen gehe ich mal mit den anderen mit, aber wir sind diesmal einmal hinten links ausgegangen und da schenkt vorne heraus also das Lokal von nebenan Budweiser aus. Das ist ja wesentlich besser als wie Otterkringer. Um Welten zum gleichen Preis. Und die Securities sagen nichts, wenn du mit dem falschen Becher wieder reingehst. Wobei, eher inzwischen eh, ich meine, ich bin ehrlich und ich kaufe mir das erste Bier, ist ein Otterkringer, weil da geht's noch. Weil das erste Bier bin ich immer sehr durstig und das trinke ich schnell ab. Und dann nehme ich den Becher und schütte mir dann das Budweiser aus der Flasche in den Otterkringer Becher. Dann merke ich so, ja, ein bisschen, was sonst ist mir zu frech. So ganz frech bin ich dann auch wieder nicht. Mir ist es eigentlich schon frech, das eine Bier ins andere Ding. Ja, aber es tut mir leid. Ich meine, beim anderen wär's schau, ich lasse echt viel Geld in der Schulzhalle, seien wir nicht böse. Damit sie sich ihre alten Amerikaner und Kanadier kaufen können und dann Master werden. Es ist okay. Finde ich passt. Du, jeder hat seine Strategie. Die und die Kanadier und Amerikaner, die müssen sich ja nachher eine Knieoperation auch leisten können. Nein, das geht schon weiter. Das fließt wieder rein in die Wirtschaft. Nein, aber sie tun ja wohl brav. Aber das ist eigentlich auch selber Eislaufen, Schlittschuhlaufen. Nicht gut, ja, ich würde jetzt gerne mal gehen. Aha. Bin dabei. Aufs Doch wieder. Ja. Sollen wir machen, Podcast, Fetzenschädel und Eis. Hat ja letztes Jahr nicht so gut funktioniert. Warum war ich nicht dabei? Wollten wir Fetzenschädel und Eis machen? Wir waren Fetzenschädel und Eis. Jetzt aber Fetzenschädel und Eis. Aber ganz kurz noch. Ganz kurz noch. Wir waren zweimal Eislaufen zusammen. Stimmt, einmal waren wir. Wie das machen? Ich weiß sogar jetzt, weiß sogar schon, wie wir das machen werden. Ihr habt doch alle Kopfhörer mit Mikrofon, oder? Ja. Nur Bluetooth. Wurscht. Du hast ein Headset, mehr oder weniger. Weißt du, was ich meine? Also von mir eins haben. Ja. Und wenn es der Herr Meier nicht isst. Wenn es der Herr Meier nicht isst. Und wir müssen einfach, wir nehmen dann, wir haben unsere Handys in der Tasche, unsere Knöpfchen im Ohr und wir nehmen dann einfach synchron auf. Das heißt, wir schalten auf Aufnahme, dann machen wir ein Signal, dass wir nebeneinander stehen und in die Hände klatschen und dann können wir aufnehmen sozusagen und ich schneide das dann zusammen. Schau, du schüttelst den Kopf, du Arschgefraßt. Was soll das? Ja. Ich hab da die Zukunft der Podcasterei im Auge. Was da, Entschuldigung, das ist ein ja, Trademark. Ich find das total findest super. Das nicht super? Ja, ich finde es total super. Weil du kannst dann hinfahren, wo du willst. Wir hängen kabelmäßig nicht zusammen. Du nimmst ja, auf deinem Handy was auf. Was total super ist, weil ich kann dann mit anderen reden oder irgendwas reden. Ja, du kannst Leute einfach anquatschen und sagen, schau dich an. Schau, warum schüttelst du den Kopf? Das werde ich sagen, weil diese technischen Sachen immer nicht funktionieren und deswegen funktioniert es besser, wenn man solche Begebenheiten aus der zweiten Hand erzählt. Das ist doch öd. Die werden immer besser in der zweiten Hand, durch die zweite. In der, aus der Erzählung. Zweite aus der, aus der, dann fragt, ist viel lustiger, wenn wir alle live dabei sind. Ja. Außerdem kannst du das ja dann, du kannst das sowohl als auch, das eine schließt das andere nicht aus. Genauso wie eine Karamellwaffel mit Sour Cream Chips im Mund haben kann, schau. Funktioniert. Ist schlecht. Wie viele Minuten? Es geht dir nichts an. Das geht dir genau ein gar nichts an. An ja. Ich war letztens bei einer Lesung. Na, jetzt hör mal auf. Was hängt da oben da? Ist das ein Weg, Mann? Das ist Kunst. Wo hängt der Webrahmen? Da das hängt. Ist Kunst. Aha. Das ist ein Vorhang, oder? Nein. Nein, ich glaube nicht. Ein Zopf. Ein Zopf von einer Rothaarigen. Nein, das soll suggerieren, dass die Wand blutet. Nein. Ah, okay. Ich möchte jetzt nochmal zurück, warum wir nicht Fetzenschädel an Eis machen können. Ich finde, wir sollten uns einen Termin ausmachen. Und wir sollten danach, das gleich. Wir machen jetzt und ich, ja, und ich finde, wir sollten das dann auch gleich mit einem. Wie heißt denn das? Mit den willst du das Holzstöckchen haben? Es geht besser mal schlagen. Das kostet 300 Euro, wenn du das beim Hofer machst, an der Kasse, gell? Mit dem Leitplanken, den du zwischen die Sachen stellst. Nein, die Geschichte habe ich ja schon erzählt, oder? Kann ich mich nicht erinnern, erzähl beim Hofer an der. Hofer! Wenn man das Förderband, mir fehlen heute die Vokabeln leider. Ja, den Trenner. Den Trenner von dem Förderbandel dort. Wenn man mit dem Trenner von dem Hoferverkäufer an drüber zieht. Dem Hoferverkäufer oder einer Kundschaft an anderen als drüber zieht, kostet das 300 Euro. Das muss der Spaß wert sein. Wieso hast du das? Woher warst du das? Ich kenne die Geschichte. Im Präzedenzfall wurde in Graz gelegt, oder? Ja, nein, in Schwarzau, im Schwarzautal, glaube ich. Schwarzau. Meine ehemalige Mitbewohnerin hat eine Mutter und die Mutter. Die ich kenne? Oh, du kennst sie. Und die Mutter war beim Hofer und hat diese Szene beobachtet. Hat dann vor Gericht aussagen müssen und die Strafe war halt 300 Euro. Und ich war mal mit meiner Mama beim Hofer und da war eine sehr, sagen wir mal, sehr unentspannte Person hinter uns und hat ihr Zeug halt vor unseren Trennstecken gelegt. Okay. Und meine Mama hat dann kurz einmal die Sachen so gehalten und das Förderband ist weitergefahren, damit meine Mama einfach genug Platz hat, um ihre Sachen aufzulegen. Woraufhin diese Person sich fürchterlich aufbrudelt hat. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, du weißt, 300 Euro kostet Spaß. Also, das muss es da wert sein. Das muss es da wert sein. Also die erste Sache, wenn ich im Lotto gewinne, sobald einer schreit, neue Kasse, heute noch nicht rein. Also genau, das gibt bis aus der Fall. Aber jetzt waren wir wieder beim Anfang. Ja. Gewalt. Gewalt ist keine Lösung und reicht auch nicht als Strategie. Ja. Es geht ja nicht um Gewalt, es geht um Erziehung. Es war so ein schöner Endsatz. Nein, jetzt komm, wir haben noch nicht so lange. Ach so, gut. Wieso? Wir sind doch mittlerweile schon über eine Stunde, oder? Na, wir sind locker über eine Stunde. Wir sind über eine Stunde. Na, dann, wir haben eineinhalb Stunden. Wieso ist das nicht ein schöner Endsatz, wenn wir da... Wir sind schon besoffen. Ja, Klopapier, wunderbar. Klopapier, endlich. Wunderbar. Jetzt kann es ja wieder rund gehen. Nein, ich weiß nicht. Also, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ja, warum machen wir das nicht? Fetzenschädel und Eis, Entschuldigung. Dann machen wir Ich sehe nur Probleme, technische Probleme. Nein, und ich sehe die technischen Probleme nicht. Ich bin gestern erst wieder mit technischen Problemen konfrontiert worden. Und du kannst nur so ein gutes Konzept haben, nur so viele Themen im Kopf. Es geht aber nicht, wir haben ja den Hans Hartkern mit, der löst das alles. Wieso, du brauchst ja nur, du hast ja wohl eine Audioaufnahme-App. Nein, ich glaube nicht, aber nein, ja, die heißt Sound Memory oder Sound Voices. Voice Memos, genau, die hast du. Und ich bin mir sicher, auf dem Shellfish, Selfish, Melfish gibt es das auch. Na, ich habe mir gerade das Gegenteil gedacht, aber... Was? Ja, dass es sowas eben nicht gibt. Na, ja, aber Voice Memo gibt es überall. Das ja, ist, schon, ja. Das ja, ist Nokia-Technologie. Ja, das ist jetzt der kürzeste Link, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie das damit füttern kann. Also, ja, aber schau mal, ich habe ja sonst irgend so ein altes Gerät, mit dem kannst du da aufnehmen und irgendwas anderes da finden. Oder wir dann am Eis laufen und dann setzen wir uns rein und tun so, ne? Sowohl als auch. Ich verstehe nicht, warum der, was hast du gegen, klar, wir kennen da, so wie alle großen Menschen und große Podcaster und Kleine, die wollen jetzt da die Erzähl-Podcasts machen, Storytelling. Ja, genau. Eislauf-Storytelling. Nächsten Freitag, Storytelling. Voll dabei, mach das. Machst du einen Storytelling-Podcast? Na, du machst das und wir nehmen es auch auf. Ich mache einen Arschloch-Theater-Podcast. Das ist ganz was anderes. Das ist kein Scheiß. Was ist Arschloch-Theater? Ja. Wir haben einen Sendungsnamen. Arschloch-Theater. Du kehrst mit der Nase ins Bier eingeduckt. Verschwendung. Ja, komm. Was eigentlich noch? Na, Bier. So. Ah, du hast ein bisschen was drin. Ja, danke. Der letzte Schluck. Ja, na gut, Sperrstunde ist geil. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war sehr schön. Bleib nicht so lange falsch, denn ohne dich wär's halb so schön. Auf hast du immer.